Hallo, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von Open Science Radio Nummer 54. Heute mit Matthias, wie immer eigentlich. Ahoi. Hi Matthias, aber wir haben heute noch unseren super Spezialgast und großer Trommelwirbel. Hier ist Katrin. Na, hallo, viele Grüße. Hallo Katrin. Super. Katrin Leinweber könnte für viele von euch ein Begriff sein. Und das ist nämlich eine der Hostessen. Nee, das darf man nicht sagen. Nee, das klingt seltsam. Wie sagt man? Eine der Hosts. Gastgeberinnen. Moderatorinnen. Danke, so sagt man das auf Deutsch heutzutage, genau. Ja, von ConScience oder einem anderen sehr, sehr wichtigen Wissenschaftspodcast. Dankeschön. Ja, gibt's da was zu sagen dazu, Matthias? Nein. Also besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Gut, okay. Ich übe heute ein bisschen hier. Nein. Okay, wir haben uns gedacht, oder warum ist Katrin hier? Denn ja, Katrin ist ja auch sozusagen, hat einen wissenschaftlichen Hintergrund und wir wollen uns heute mal ein bisschen über modernes Publizieren unterhalten. Der geneigte Hörer, der unsere Folgen schon häufiger konsumiert hat, weiß, dass wir kein großer Freund von den momentanen Publikationssystemen sind. Und da wollten wir jetzt einmal eine Spezialfolge machen zum Thema, wie kann man es denn besser machen? Und da ist natürlich Katrin die perfekte Ansprechpartnerin, die sich hier auch schon an näherster Front mit verschiedensten Sachen auseinandergesetzt hat und mit hervorragendem Beispiel vorausgeht. Von daher ist es eine große Ehre, dich heute dabei zu haben und wir freuen uns hier auf deinen Input. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich gleich in medias res gehen, würde ich sagen. Und na, erstmal noch vielen Dank für die Einladung. Ja, und wir haben zu danken. An vorderster Front bin ich ja da nicht alleine. Da habt ihr ganz viel dazu beigetragen mit eurem Podcast. Also ich hätte wahrscheinlich die Hälfte der Tools und so, die wir jetzt heute besprechen, gar nicht kennengelernt ohne euch. Also. Gerne. Ein Geben und Nehmen hier. Ganz genau, ja. Gut, um erst einmal zu verstehen, wie wir die Sachen lösen, müssen wir erstmal das Problem definieren oder beziehungsweise erstmal überlegen, was ist denn eigentlich das, was wir verbessern wollen. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch das traditionelle System hindurch. Also wie sieht das eigentlich heutzutage aus? Denn jetzt ist es vielleicht auch nicht jedem Hörer bekannt, wie eigentlich Wissenschaftler publizieren. Und die haben da sicher ganz moderne Vorstellungen und das ist leider sehr, sehr falsch. Wollen wir einfach mal kurz zu... Bitte. Grundzusammenfassung, da habe ich letztens einen schönen Ausspruch dazu gelesen, das würde niemand so rational sich ausdenken, wenn man jetzt ein Publikationssystem für Wissenschaftler neu machen müsste. Und das sagt ja eigentlich schon alles. Es ist gewachsen, wie ein Geschwür fast schon, könnte man sagen. Es sind wirklich sehr viele skurrile Ableger da entstanden, die wir jetzt gleich mal etwas beleuchten wollen. Ja, es ist schon wirklich krass, wenn man sich das überlegt. Und, ja, keiner würde das so am Reißbrett so verbrechen, hoffentlich. Ja, genau. Also was ist das grobe Prozedere, beziehungsweise was kommt damit rein? Ich würde jetzt sagen, wir gucken einfach mal, also angenommen, man hat jetzt irgendwas Tolles gefunden, also man hat ein Projekt abgeschlossen, möchte das jetzt der Welt zum Besten geben und mitteilen, dann setzt man sich hin, idealerweise der sogenannte Erstautor, also der am meisten daran gemacht hat, vielleicht auch nochmal der PI, je nachdem, und schreibt dann dieses Paper herunter. Also er nimmt dazu im Allgemeinen, muss man jetzt leider doch sagen, wahrscheinlich Word in den Biowissenschaften, also Microsoft Word oder ähnliches. In den, sagen wir mal, bei den Physikern, bei den Mathematikern, wo noch, ist sicher LaTeX auch relativ weit verbreitet. Ne? Wo habe ich was vergessen? Wo wäre das noch häufiger anzutreffen? Informatik. Informatik natürlich, genau. Also Leute, die viel mit Formeln und derartigen Sachen machen, beziehungsweise Ahnung von solchen Markup-Languages haben. Oder und diejenigen, die gleich ein richtiges Buch schreiben, wie einige Sozialwissenschaften. Je nach Uni gibt es da ja, glaube ich, so Promotionsregeln, die sofort sagen, man muss ein Buch schreiben. Oder ein Buch wird anerkannt, so. Da wäre LaTeX natürlich auch ein guter Vorteil. Aber da habe ich jetzt keine persönlichen Kontakte in die Richtung, dass ich da wüsste, was dort prävalent ist. Gut. Also sollte man vielleicht auch hier gleich mal klein als Aufhänger nehmen. Also LaTeX ist sozusagen die Markup-Language, was sagt man auf Deutsch, Auszeichensprache, ne? Die letztendlich, wo man letztendlich sagt, hier ist eine Überschrift und hier wird etwas dick geschrieben. Das kann man sich einfach mal anschauen. Das ist jetzt im Audioformat etwas schwierig darzustellen. Aber es ist letztendlich relativ viel, was um den eigentlichen Text herumgeschrieben wird, um Inhalt vom Layout zu trennen. Das hat den Vorteil, es ist relativ stabil. Es ist, man kann sehr viele Formeln auch relativ einfach schreiben. Wer mal relativ viel Formeln in Word geschrieben hat, der wird den Schmerz kennen, der damit verbunden ist. Ich habe das mal in der Schulzeit gemacht, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war nicht schön, eine Formelsammlung in Word. Und da war LaTeX sicher, wäre die bessere Option gewesen. Gut, heutzutage kann man natürlich auch Google Docs nutzen. Ich weiß nicht, wie weit das verbreitet ist, aber letztendlich schreibt man dann anhand von solchen Tools den Rohtext erst einmal herunter. So, was ist das Problem dabei? Ja, man schreibt sowas meistens nicht alleine, also einer fängt zwar an, aber dann geht es halt darum, das mit anderen Leuten zusammen zu machen, denn moderne Wissenschaft ist allgemein doch eine Tätigkeit, die zusammen durchgeführt wird. So, dann macht man Folgendes, man schreibt als Erstautor oder wer auch immer als jetzt angefangen hat, schreibt eine Version, sagt, liebe Kollegen, hier ist meine Version, hängt vielleicht noch ein V oder Unterstrich V01 dran, vielleicht noch das Kürzel der Initialen und schickt es dann an seine Co-Autoren. Von diesen sollte dann ein Ausgewählter, nicht alle gleichzeitig, sollte dann einer vielleicht dran rumschreiben und seine Verbesserung einfügen, beziehungsweise alle schreiben und schicken das Gleiche auch mit ihrem Kürzel am Ende. Der eine macht Version 2 drauf, der andere 1b, der andere sonst was in der Art und dann kommt das alles wieder zurück. Also entweder DDoS, das war jetzt die zweite Variante, oder Round Robin wie auf dem Piratenschiff, wenn man das nach und nach bearbeitet, oder? Also beides etwas archaisch oder bekloppt. Genau, das ist, es hat einen gewissen Aufwand, das Ganze zu koordinieren. Also das soll heißen, man muss sich hier irgendwie absprechen, wer was macht und dann kommen die ganzen Sachen wieder zurück zu einem. Dann muss man das mit, idealerweise sollten diese Sachen mit Track Changes durchgeführt werden bei Word. Wie heißt das auf Deutsch? Weiß gar nicht. Änderungsmodus. Änderungsmodus, okay. Mhm. Da wird entsprechend einfach notiert, was kam dazu, was kam weg, welche Kommentare sind mit dabei. Und dann ist der eine Verantwortliche dafür eben verantwortlich, das irgendwie anzunehmen oder die Sachen zusammen zu kopieren. Mhm. Das ist so grob das hässliche Prozedere. Was halt oftmals darin endet, dass der Bereich der Formatierung und das zusammen zu kopieren am Ende mindestens so lang ist wie der Bereich die Zeit, die man aufgewendet hat, um den eigentlichen Inhalt zu verfassen. Also es fängt ja dann mit solchen Dingen an, wie jeder hat irgendwie sein Template und benutzt unterschiedliche Größen der Schriftart, setzt dann mal ein Häkchen bei Grammatik und Rechtschreibung nicht prüfen, hat dann aber die andere Sprache drin und wenn man dann so ein Stückchen importiert in ein Dokument, was ohnehin schon 100 Seiten hat, dann macht Word mal ganz schnell die Grätsche. Sehr erfreuliche Erfahrung. Oh, und dann noch Bilder, ja. Bilder einbinden. Die Bilder werden auch meistens nicht direkt eingebunden, sondern sind irgendwie als separates Dokument, währenddessen die Figure Legends, also die Bildunterschriften, dann noch in einem anderen Dokument liegen. Alle solche Nettigkeiten, die das Zusammenstellen und Lesen von solchen Sachen besonders großen Spaß machen dann. Ja. Gut. Was haben wir sonst? Ich denke, dann hat man jetzt so nach einer gewissen Weile hat man ein hässliches Dokument zusammengetan, was man, du hast es auch schon genannt, dann auch meistens noch in eine gewisse Formatierung überführen muss. Also die meisten Publisher bieten dann ein Template an, in das man das überführen muss. Manchmal weiß man noch gar nicht, in welches Journal das überhaupt kommt und muss es dann entsprechend anpassen. Aber wichtiger Punkt, meinst du mit Templates und tatsächliche Word-Datei, in die man reintippen kann oder so ein paar Anweisungen, wie man das zu formatieren hat, weil ich habe ersteres, so das bessere, eine wirkliche Template-Datei noch nie gesehen. Doch, das gibt's, gibt es, wow. Da bin ich sehr sicher. Ich meine, lass mich lügen, NAR hat das zum Beispiel. Bei NAR habe ich das gesehen, wobei wir da mittlerweile die LaTeX-Version nutzen. Der Vorteil ist, da fällt dann wirklich gleich so ein hübsches Paper raus. Aber ich meine, bei NAR ist das zum Beispiel der Fall. Ja, genau. Okay, gut. Aber das ist ja, es ist ja auch nicht unüblich, dass manche Leute sozusagen erst das Paper schreiben und dann überlegen, okay, wo kann die Reise damit hingehen? Also in welches Journal geht man? Und dann entsprechend die Anpassung machen. Ja. Okay, und dann wollen wir jetzt sagen, jetzt haben wir sozusagen was in der Hand. Ja, ne? Dann wird es letztendlich eingereicht. Und gut, dann beim Publisher passieren auch gewisse Sachen. Vielleicht sollten wir es auch nochmal erwähnen. Beim Publisher muss man bei so einer Einreichung, hat man meistens ein wunderschönes Web-Frontend vor sich. Das war jetzt Ironiemodus. Hat man leider ein doch teilweise sehr kaputtes Web-Frontend vor sich, wo man halt nochmal verschiedene Metadaten eingeben muss, die man letztendlich auch schon teilweise in dem Dokument mit eingegeben hat. dann muss man meistens noch irgendwie sagen, von wem soll es gepeer-reviewed werden oder Vorschläge machen für mögliche Peer-Reviewer. Oder muss welche noch, ausschließen. Oder welche ausschließen, ganz genau. Jedenfalls, und diese ganzen. Ach so, sorry. Bitte, nee. Nee, du redest erstmal zu Ende. Und naja, da entsprechend verschiedene Metadaten einfügen, dann bekommt man meistens noch so einen kleinen Preview, wie das Ganze dann als PDF aussieht und dann darf man den Submit-Button drücken. Also, ihr habt schon gehört, es ist eine längere Prozedur, die durch meistens mehrere komische Web-Frontend-Seiten führt und meine Erfahrung war tatsächlich immer, dass man auch jedes Mal zusammen mit dem Manuskript auch gleich noch ein paar Bug-Reports einreichen konnte, dass irgendwas nicht ganz normales nicht funktioniert hat. Also bei meinem letzten Paper hat der zum Beispiel ZIP-Dateien einfach eigenmächtig entpackt und dann hatte ich dann plötzlich Dutzende Anhänge plötzlich an der Datei, die eigentlich in dem ZIP bleiben sollten und das ZIP an sich sollte der Anhang werden, aber ja, solche lustigen Sachen hat man dann auch noch. Ja, ich glaube, oft mal so als Produktnamen zu nennen, ich glaube Editorial Manager ist so der größte von diesen Frontend-Anbietern. Ist das eure Erfahrung auch? Habe ich auf jeden Fall häufiger gesehen, ja. Richtig. Aber einen Marktanteil müssen wir vielleicht mal rauskramen, habe ich bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt, wie die Verteilung ist, ja. Aber es fühlt sich immer an wie irgendwas aus den 90ern und es ist definitiv suboptimal. Also da lässt sich sicher einiges noch verbessern. Könnte daran liegen, dass es aus den 90ern ist. Ich befürchte es. Also du siehst ja die Logik dieser Frontends oder der Software dahinter hat sich ja über die letzten, mal sagen wir 15 Jahre eigentlich nicht großartig geändert. Und dementsprechend ist da, glaube ich, auch nicht wahnsinnig viel passiert, außer vielleicht hier und da mal die Katastrophe zu verhindern und den Totalausfall der Software zu verhindern. Aber Weiterentwicklung und darüber nachzudenken, wie man das Ganze irgendwie in einem Prozess abbilden kann, der zum einen nachvollziehbar für den Einreichenden ist, ihm erlaubt, jederzeit zu sehen, wo er denn eigentlich steht und was er sozusagen noch offen hat. Also vielleicht auch so ein Checkpunkt-Verfahren oder sowas. Das ist überhaupt null passiert und von Usability brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Es gibt bei ein paar, da ist das implementiert, aber nicht in seiner vollen Schönheit auf jeden Fall. Ja, und am Endeffekt fällt halt, wie schon gesagt, so ein PDF raus, was dann an die Leute geschickt wird, an die Reviewer. Und da muss man auch sagen, das ist natürlich auch eigentlich ein Unding. Es soll anscheinend bei eLife, für eLife habe ich persönlich noch nicht gereviewt, soll es anscheinend sehr schön sein. Also es gibt ein paar Systeme, die anscheinend besser sind. Aber da gehen wir später drauf ein. Man muss vielleicht auch noch sagen, wenn so etwas mal angenommen würde, dann bekommt man vom Publisher auch ein PDF zugeschickt und was sozusagen die wie sagt man, Druckfahne ist, ne? Und diese Proofs, die muss man dann auch nochmal korrigieren und muss dann mit Acrobat Reader das Ding aufmachen. Ich habe kürzlich gesehen, unter Linux kann ich das gar nicht mehr machen. Also aufmachen und da Korrekturen einfügen, solche Sachen. Also das ist dann halt auch sozusagen, wird am PDF, was jetzt auch irgendwie doch sehr eingeschränkt ist, dann noch versucht, noch mal Sachen zu korrigieren. Aber auch da gibt es Online-Plattformen von Wiley zum Beispiel, wo dann das PDF quasi auf so einem Server zentral bearbeitet werden kann, auch von Leuten gleichzeitig, von mehreren. Ich war da einigermaßen erstaunt, so bei dem ersten Paper, an dem ich mitgearbeitet hatte, dass das geht. Aber naja, schön ist immer noch was anderes natürlich. Okay, also summa summarum können wir sagen, da kann man definitiv was besser machen. Ja, vor allem die Zeit, die man dort verschwendet, könnte man natürlich in die Forschung oder in das Schreiben an sich stecken, ja. Genau, das kommt ja alles zu einem gewissen Preis der Zeit, genau. Und so auch diese Metadaten, ne, die könnte man auch irgendwie einmal komplett ablegen und dann anderweitig reinschieben. Mittlerweile kann man über ORCID bei ein paar Sachen schon gewisse Sachen mit reinziehen, das ist gar nicht schlecht. Und manche Systeme speichern sich auch schon, wenn man schon mal was eingereicht hat, beziehungsweise wenn man da gereviewt hat, dann haben die Daten schon gespeichert. Aber ein offenes Format wäre da eigentlich super, ne, dass man einfach sagt, hier, zieh das rein. Letztendlich kann das ORCID werden. Ja, okay. Ganz kurz, ORCID ist eine ID-Nummer, die man sich als Wissenschaftler geben lassen kann, wenn man sich, glaube ich, mit einer institutionellen E-Mail-Adresse anmeldet und diese ID kann dann einige Informationen bündeln und eben an verschiedene Verlage oder so rausgeben. Genau. Ich glaube sogar Lebenslauf und so. Also es ist eine ganze Menge Spaß dabei, den man da eintragen kann. Aber das Wichtigste sind natürlich die Sachen, die man sonst immer wieder irgendwo eintippen müsste. Genau, wir haben das schon an einigen Stellen diskutiert. Das ist letztendlich eine sehr angenehme Sache, weil man halt nicht nur Papers, sondern auch letztendlich andere Sachen wie auch Grant Applications und solche Sachen damit anfügen kann. Genau. Ja. Okay. Gut, dann denke ich, es sollte jetzt jedem klar sein, dass es, so wie es momentan gemacht wird, sicher nicht die beste Möglichkeit ist. Und deshalb wollen wir uns heute mal so ein bisschen die Alternativen anschauen. Was haben wir denn dazu zu sagen? Tja, zu welcher Alternative jetzt speziell? Also zu Word gibt es natürlich LibreOffice. Ja, eine guter Punkt, ja. Sicherlich ja, bessere, freiere Software. Ich habe damit meine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben, aber das Prinzip, was wir vorhin erklärt haben, dass man noch mit eben normal formatierten Dateien arbeitet wie in Word, ist natürlich das Gleiche, sodass da so die ideologische Schiene, dass man eine freie Software benutzt, trotzdem nicht viel hermacht, weil die Prozeduren und Arbeitsabläufe letztendlich ebenfalls relativ problematisch sind und schwer nachzuvollziehen, sobald man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten möchte an einem Dokument. Also fällt eigentlich raus fürs Schreiben von Papern. Aber es ist sozusagen in der gleichen Liga wie Word, würde ich mal sagen. Genau. Muss ich auch sagen, ich habe auch mal ein Paper damit angefangen zu schreiben, was wir oben gar nicht noch genannt hatten, was ja auch ein Teil des großen Schmerzes ist, ist die Verwaltung von Referenzen. Ne? Da gibt es dann dieses kommerzielle Produkt EndNote, mit dem man die Sachen einbinden kann. Unter LibreOffice habe ich dann Zotero genutzt, was sozusagen die Open-Source-Lösung wäre. Das funktioniert sogar ganz gut zusammen, aber du hast recht, das hat jetzt sozusagen keinen Vorteil von der Usability im Vergleich zu Word und EndNote, ist dafür sozusagen Floss, also freie Software, sagen wir mal so. Marginale Verbesserung, wenn überhaupt. Genau. Ja. Obwohl es ja inzwischen jetzt auch LibreOffice Online gibt, das habe ich jetzt noch nicht am Wickel gehabt. Also vielleicht kann das einige der Dinge lösen, wenn auch weiterhin online dann Erweiterungen wie eben Zotero zum Beispiel verfügbar sind. Dann könnte man sogar kollaborativ die Zitate einfügen und überprüfen. Also das wäre sehr gut, denn das bringt uns ja eigentlich zu einer anderen Lösung, Google Docs, ne? Was ja sozusagen eine Möglichkeit ist, kollaborativ online Dokumente zu bearbeiten. Und wenn das ist auch entsprechend für LibreOffice, das haben die, glaube ich, auch in OwnCloud mit integriert, ne? Oder haben die ihren eigenen, ne? Genau, ja. Also OwnCloud sozusagen als Lösung oder als alternative Lösung für Dropbox ursprünglich, hat allerdings viele Erweiterungen und mit dem LibreOffice hat man dann letztendlich eine Möglichkeit, kollaborativ Dokumente online zu bearbeiten und hätte dann diese ganze Rumschickerei zum Beispiel nicht mehr am Hacken und die Versionierung damit auch weg. Das ist, denke ich, schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Habt ihr in der Art schon mal ein Paper geschrieben? Nein. Muss ich leider sagen. Ich Google tatsächlich, Docs, ja. Ich ja. Okay, und? Und wie war's? Das war schon die Antwort. Es verschiebt es kneift an anderen Stellen. Sagen wir es mal so. Das ist wie, zuerst ziehen dich halt deine Eltern an und es ist immer alles doof und es kratzt überall und dann fängst du dir an, selber Klamotten zu kaufen und kannst dir aber nicht die wirklich guten leisten oder kennst die wirklich guten nicht und dann fangen die auch irgendwie an zu zwicken. Also es nimmt schon ein bisschen Schmerz weg. Was es halt wirklich wegnimmt, ist das Handling der Bestandteile, oder Versatzstücke, die du letztendlich nutzen willst, die verteilt in irgendwelchen Dokumenten sind. Na, und ich glaube, wir kennen das ja alle, diese ewigen Mailing, Forwarder und Antworten, ne? FW, und dann irgendwann da hinten kommt dann der eigentliche Titel der Mail, die keiner mehr lesen kann, weil da vorne die ganzen Buchstaben noch stehen, in denen dann an irgendeiner Stelle steht, ja, übrigens, ich habe hier noch das kleine Dokument und dann könntest du das andere aus dem nehmen und da blickt am Ende keiner mehr durch und was es vor allen Dingen macht, ist, es geht nicht nur allen auf die Nerven, sondern es birgt extrem hohe Gefahren, dass entweder die falschen Versatzstücke genommen werden oder welche übersehen werden oder ähnliches. Und das ist tatsächlich mit solchen Dingen wie kollaborative Textverarbeitung, wie Google Docs es beispielsweise macht, kannst du ein Stückchen weit damit umschiffen, aber es hat andere Tücken. Was ich als extrem nervig empfunden habe, ist etwas, was, glaube ich, stark zusammenhängt. Und zwar auf der einen Seite die Argumentation wo liegt eigentlich das Dokument und wer ist Herr des Dokuments? Wenn das nicht klar ist, dann kommt man da immer wieder an den Punkt, dass man auch in Google Docs Gefahr läuft, dass Leute an unterschiedlichen Punkten editieren in Dokumenten, die sie eigentlich nicht nutzen sollen. Also auch da muss sehr, sehr klar von Anfang an ein Weg aufgezeigt werden, wie man damit arbeitet. Also wer erstellt das Dokument? Wer verwaltet das Dokument im Sinne von achtet darauf, dass bestimmte formale Kriterien eingehalten werden. Formatierung ist da eins, aber beispielsweise Längenbeschränkung ist da ein anderes. Wer ist dafür zuständig, gemachte Kommentare und Änderungen zu akzeptieren, zu beantworten, zu klären, wie auch immer man damit verfahren will. Und was halt extrem nervig und aufwendig ist, ist A, sich eine intelligente Backup-Strategie dazu zu überlegen. Also wo und wann lege ich diese Dokumente ab, damit sie nicht nur online in meiner Google Cloud existieren, sondern damit sie auch nachvollziehbar für mich als Forscher oder vielleicht bin ich auch innerhalb eines Unternehmenskontexts unterwegs, nachvollziehbar irgendwo liegen, wo ich jederzeit auf sie zurückgreifen kann. Und die ganzen Online-Dokumente haben bei Google Docs einfach den Nachteil, ab einer Seitenzahl von schätzungsweise 50 bis 60 Seiten wird dieses Dokument einfach sehr viel langsamer und das Arbeiten darin sehr viel anstrengender, weil einfach das Scrollen, Ladezeiten, bevor das Dokument überhaupt aufgeht, das erhöht sich mit dem Umfang des Dokuments, zumindest aus meiner Erfahrung. Und das macht es wiederum sehr unangenehm, damit zu arbeiten. Hm. Okay. Komisch, also es kommt so leichtfüßig daher. Tut's auch. Also bis 20 Seiten ist alles wunderbar und okay, dann hast du halt so Effekte, dass wenn du auf Seite 16 arbeitest und auf Seite 8 fügt jemand drei Seiten ein oder Text im Wert von drei Seiten, du auf einmal ganz woanders bist und sozusagen das Dokument um dich herum entsteht, du aber keine Übersicht hast, wo es an der Stelle entsteht. Also das fände ich allgemein eine Herausforderung für alle diese kollaborativen Werkzeuge, nicht nur klar zu machen, es sind jetzt irgendwie 17 Personen, die an diesem Dokument arbeiten, sondern wo arbeiten eigentlich diese 17 Personen oder in welchem Modus arbeiten sie da dran? Sind sie bloß lesend da drin? Schreiben sie gerade Kommentare oder editieren sie tatsächlich Text? Aber dennoch ist das schon ein Vorteil, ne, im Vergleich zum Rumsenden von E-Mails, denn da weißt du es erst recht nicht und da kannst du es auch gar nicht parallel bearbeiten. Also das ist natürlich schon ein Schmerz auf jeden Fall, ja. Aber das ist dort immer erst möglich. Das sehe ich von daher immer noch vorteilhaft, auch wenn die Performance sicher besser sein könnte. Absolut. Und du hast halt einfach die Integration von bestimmten Add-ons, wie Google das nennt, ist einfach auch ein sehr eleganter Weg, um andere Dinge zu bewerkstelligen. Plus es eröffnet Unternehmen wiederum die Chance, innovative Add-ons zu entwickeln. Und ich glaube, da hatten wir jetzt ein Beispiel aus den Folgen von zum Barcamp Science 2.0. Ich glaube, die Folge 50 war es mit Roman, der mit seinem Team daran arbeitet, sozusagen einen Zitationseditor beispielsweise über die Orchid-ID oder Autoren-Editor über die Orchid-ID in Google Docs zu integrieren, dass wenn man ein wissenschaftliches Paper darin schreibt und beispielsweise auf einen Autoren referenzieren muss, die Autoreninformationen oder auf dem Paper die Zitationsinformationen direkt aus diesem Plugin, was er entwickelt, in Google Docs integrieren kann und sogar darüber suchen kann, was also den Schritt raus in den Browser wiederum einfach überfällig macht. Also ich meine, wir hatten unser eines Paper auch, das Open Science Peer Review Oath, das hatten wir, glaube ich, angefangen als Etherpads und haben es dann zusammengetragen in Google Docs. Und ich fand es eigentlich relativ angenehm, gerade weil wir auch eine große Anzahl an Autoren waren. Und von daher, allerdings mit dem Unterschied, dass das Dokument nicht besonders groß war, von daher hatte ich eigentlich ein relativ angenehmes Ergebnis oder Gefühl damit. Ich kann nachvollziehen, dass wenn die Performance hakt, dass das natürlich auch schlechter wird. Gesamt-Experience dann darunter leidet. Dennoch fand ich es eigentlich eine ganz schöne Sache. Mein Hauptmanko ist natürlich, okay, es ist nicht offene Software, das Ganze liegt irgendwo bei Google rum. Das wäre sozusagen mein Hauptkritikpunkt bei der ganzen Sache. Aber rein so vom Handling fand ich es eigentlich ganz angenehm und ich denke auch für die meisten Paper ist es brauchbar. War das wirklich ein großes Paper, was ihr geschrieben habt, oder war das ein Antrag oder was hast du geschrieben, Matthias? Sowohl als auch, wir haben ein Paper damit geschrieben, aber auch Anträge. Bei Anträgen bist du halt schnell mal bei 120, 130 Seiten. Das wird dann halt einfach auch unkomfortabel, um es zu überblicken. Und wie viele Leute waren mit dabei? Von einer Handvoll bis hin zu so 12, 15. Okay, das ist auch schon. Auch in unterschiedlichen Rollen wiederum. Also, dass du eher so Reviewer hast, die dann drüber gehen und eher Kommentare machen oder Verbesserungen schreiben. Dann aber auch Leute, die einfach vor allen Dingen an dem Text arbeiten und ihn erst entstehen lassen. Und klar, deine Einwände ist total berechtigt, dass bei Google natürlich immer das Argument ist, wo liegen eigentlich meine Daten? Und wenn man sich solche angewandten Forschungsinstitutionen wie Fraunhofer anguckt, die oftmals in industriefinanzierten Projekten mit einer bestimmten Geheimhaltungspflicht, weil irgendwie Betriebsgeheimnis oder sonst was, daherkommen, da ist das oftmals zumindest nicht gern gesehen, auch wenn es gebilligt wird. Ja, ich meine, da müsste man jetzt nochmal den Vergleich zum LibreOffice Online entsprechend gehen und gucken, wie gut das ist. Denn das wäre was, was auch eine Universität entsprechend seinen Leuten anbieten könnte. Dass es lokal gehostet wird. Was eh so eigentlich Teil einer universitären Infrastruktur heutzutage sein sollte. Ne? Meiner Meinung nach. Das ist irgendwie Etherpads, wie heißt das, OwnCloud und alle solche Sachen eigentlich parat hätte. Na gut, okay. Dann haben wir noch, was haben wir sonst noch in der Richtung parat? Paperpile. Was ist denn das genau? Habe ich noch nicht mitgearbeitet, interessiert mich auch. Habt ihr das zusammengetragen? Aber es ist zumindest ein Zitationseinfügeprogramm für Google Docs. Soweit genau. Weiß ich das. Okay. Ich hab damit noch nichts gemacht. Das ist auf jeden Fall genau dafür sozusagen der Satz, sozusagen der Endnote-Ersatz für Google Docs, soweit ich das gesehen habe. Ich habe selber auch damit noch nicht gearbeitet und es ist auch ein kommerzielles Produkt, muss man natürlich sagen. Das heißt, man muss dann irgendwann, glaube ich, zahlen. Okay. Ah, okay, das geht also sozusagen nicht als Add-on in Google Docs, sondern das ist einfach ein paralleles Angebot, ein webbasierter Service, den du nutzt und dann kannst du aber daraus Zitationen und sowas in Google Docs einbetten. Wenn ich das richtig sehe. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Gut, da wir jetzt alle noch nicht damit gearbeitet haben, können wir das auch erstmal beiseite lassen. Aber zumindest scheint es ja so, dass Google Docs dadurch auch besser für Wissenschaftler geeignet ist. Als wir es bisher erlebt haben. Genau, korrekt. Man muss natürlich immer vor Augen halten. Man muss vor Augen halten, eigentlich ist Google Docs per se natürlich ein allgemeines Textbearbeitungstool und jetzt nicht auf den Wissenschaftler eingeschossen. Mit den anderen Sachen würde ich sagen, geht es schon mehr in Richtung Wissenschaft, ganz einfach, weil das jetzt mehr LaTeX-basiert ist. Also das eine ist Overleaf und das andere ist Share LaTeX. Habt ihr damit Erfahrung gemacht? Schon mal rumgespielt? Ja, ein bisschen mit beiden. Allerdings habe ich, oder habe ich damit ein Paper geschrieben? Ich glaube doch, letztendlich ja, weil es eine Vorlage von einem Verlag gab. Und das ist schon ganz okay, gerade wenn man jetzt noch nicht mit LaTeX viel zu tun hatte. Sie haben gute Tutorials, Hilfestellungen, teilweise auch so Autocomplete für die Kommandos. Aber ich sehe es so ein bisschen kritisch oder so ein bisschen mitleidig, weil diese Technologien so ein bisschen spät vielleicht kommen. Also LaTeX ist zwar immer noch gut und schön und jetzt dadurch, dass es quasi wie Google Docs so mit gleichzeitig bearbeiten aufgewertet wird, ist es für viele Bereiche sicherlich auch praktisch. Aber letztendlich sich in LaTeX reinzufuchsen, ist immer noch eine ganze Menge Arbeit. Gerade für Leute, die, was weiß ich, mit Computern jetzt nicht so versiert sind. Also auch für mich war es schwierig. Ich habe es in der Bachelorarbeit schon mal versucht und dann abgebrochen und bin bei LibreOffice geblieben. Und ja, so Overleaf und Share LaTeX machen es schon einfacher. Aber es ist ja immer noch, man hat quasi immer noch den alten Code vor Augen die meiste Zeit. Und wen das verwirrt oder wer sich dadurch abgelenkt fühlt vom eigentlichen Schreiben, was ja auch eigentlich das Versprechen ist von LaTeX, dass man sich eben nicht mehr kümmern muss, um die Formatierung, sondern das schön trennen kann und sich auf jeweils das konzentrieren kann, was man gerade machen möchte. Für mich hat sich dieses Versprechen nicht bewahrheitet. Mhm. Aber letztendlich die Dokumente, die aus diesen Tools rausfallen, sind super, über jeden Zweifel erhaben. Und wenn man eine gute Vorlage findet, an der man sich dann nicht verkünstelt und viel Zeit verschwendet, die noch anzupassen, ist das sicherlich eine gute Einstiegsmöglichkeit. Bevor man LaTeX gar nicht lernt, dann lieber damit, auf jeden Fall. Mhm. Ja, es ist so ein bisschen, also ich glaube unter Linux oder anderen Systemen gibt es ja auch Lux, also letztendlich ein What you see is what you get Editor, und ich denke, das ist natürlich, macht den Einstieg einfacher, wie du selber sagst, aber klar, man muss dennoch irgendwie grundsätzlich diesen Syntax verstehen und auch das Gesamtkonzept von LaTeX verstehen, ist natürlich eine gewisse Hürde, aber es gibt auch sehr viel Macht und sehr viel, es fallen einfach sehr schöne Dokumente aus diesen Sachen heraus. Und Overleaf macht an der Stelle einfach extrem viel richtig, weil A sind sie sehr performant. Ich habe das jetzt bei diesem Mozilla Sprint auch wieder gesehen, da haben einige Gruppen drumherum, die sich so im Bereich, wir schreiben mal ein Paper zusammen, mit Overleaf bewegt, und das hat einfach wirklich, wirklich gut performt, auch wenn es eine deutliche Anzahl von Autoren waren. Und sie machen halt im Gegensatz zu Share LaTeX, haben sie frei verfügbar auf ihrer Website sowas wie Templates, und nicht nur Templates, sondern auch Beispiele für, also reale Beispiele für Dinge, die damit entwickelt wurden. Und dadurch hast du natürlich auch so ein Hands-on Erfahrung. Also du hast so ein Grundstock an Vorgefertigtem, was du nutzen kannst, und kannst gucken, wie es andere genutzt haben und wie es am Ende aussah. Und das ist ja so ein Stückchen weit sozusagen der Modus des Lernens heutzutage. Ich gucke, was andere gemacht haben, ich gucke, wie es im Backend dazu aussieht, und versuche daraufhin zu abstrahieren, wie ich denn meins eigentlich gestalten könnte. Und das macht Overleaf zumindest wirklich, wirklich gut. Ja, und einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch vergessen. Sie haben ja Kooperationen mit diversen Publishern, sodass man direkt deren LaTeX-Vorlagen nehmen kann und auch direkt online dann das Manuskript einreichen kann. Ich glaube, sogar die Reviewer können dann auch darauf zugreifen und ihre Kommentare dort abgeben. Also Konrad, wie du gesagt hattest, das geht echt in die richtige Richtung. Ja. Und ich würde mal einen bold Move machen. Wenn ich Overleaf wäre, dann würde ich mir tatsächlich sowas wie Scholarly Markdown, Scientific Markdown und sowas sehr genau anschauen. Und sobald das in so einem Stadium ist, dass es so eine gewisse Reife, so eine gewisse technologische Reife, aber auch einen gewissen Umfang erreicht hat, also ein wirkliches eigenständiges Markdown-Paket sozusagen ist, dann würde ich das tatsächlich zumindest in Betracht ziehen, mal zu integrieren, weil ich denke, das ist genau, wie ihr vorhin gesagt habt, LaTeX ist halt so ein bisschen vielleicht der Dinosaurier, und böse Zungen vielleicht auch eher auf dem absteigenden Ast behauptend. Vielleicht ist Markdown sozusagen der Weg, mit dem man da zumindest noch mehr Leuten das eröffnen könnte. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, wir hatten das jetzt auch angedacht, deshalb ziehe ich das jetzt gleich mal ein bisschen vor, dass wir auch über andere also Auszeichensprachen sprechen. Also ich stimme voll ganz zu, dass LaTeX da doch teilweise sehr kompliziert und eine sehr hohe Hürde darstellt, währenddessen zum Beispiel Markdown sehr einfach zu lernen ist, meiner Meinung nach. Allerdings auch zu dem Preis, dass es bei Weitem nicht so mächtig ist wie LaTeX. Ja. Man kann Markdown dann häufig noch durch LaTeX-Befehle erweitern und hat damit wieder gänzlich alles parat, aber per se ist es erstmal eingeschränkt. Aber ich denke, für, sagen wir mal so, 70-80% der Sachen reicht es, sagen wir so, um ein Dokument an den Start zu kriegen, und dann für die anderen Sachen dann sozusagen auf LaTeX wieder zurückzugreifen und das dann einzubauen, es ist eigentlich eine gute Lösung. Und es ist wirklich was man eigentlich in jeden in einer halben Stunde beibringen kann. Und ja, also ich denke, die Hürde ganz, ganz ungemein, ja, auf jeden Fall. Genau. Allerdings, es ist noch ein bisschen, ganz kurz, es ist noch in ziemlich vielen Dialekten irgendwie unterteilt im Moment. Also es gibt ja von GitHub gibt es ein eigenes, von Pandoc gibt es ein eigenes Markdown, dann gibt es ja Common Mark, die versuchen das zu standardisieren wieder, und es ist ein bisschen Wildwuchs, aber es ist, jeder Dialekt davon ist relativ einfach zu lernen, sodass die einzige Hürde für die wissenschaftliche Arbeit eigentlich so ein bisschen die Verwirrung ist, gibt es jetzt diesen Befehl in diesem Dialekt oder nicht, und das sind ja wenige Verwirrungen, aber man möchte es natürlich nicht so als Wissenschaftler, wenn man viel zu tun hat, sich nicht etwas auf etwas Ungewisses einlassen manchmal, was das Schreiben betrifft. So. Ja. Mich würde es auch. Ja. Bitte. Mhm. Mich würde es auch nicht wundern, wenn wir tatsächlich irgendwann einfach eine sehr schmale Spezialisierung sehen würden auf Markdown für bestimmte Kontexte, für bestimmte Disziplinen, die dann einfach mit so einem Set an Befehlen daherkommen, an Variablen oder was auch immer da benutzt wird, die speziell für den Bereich Bioinformatik oder für den Bereich Physik oder sonst was vorgesehen sind. Mhm. Vielleicht bloß auch als Subset eines Markdown-Typen. Ja, ja, und also man muss auch vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung machen zum Lernen von. Ich meinte, es ist schon sehr einfach. Wenn man mal mit einem entsprechenden LaTeX-Compiler dann gearbeitet hat und das Ganze dann von LaTeX, sagen wir mal, in ein PDF-Dokument überführen möchte, das ist sehr, sehr harsch teilweise. Wenn man halt eine Klammer vergisst, dann fliegt einem das um die Ohren. Dann wird das Ding nicht in PDF überführt. Bei Markdown ist das doch sehr, sehr nett, wenn Pandoc, wir gehen da später vielleicht noch ein bisschen ein, also das Tool, mit dem ich das sozusagen von, sagen wir mal, Markdown in PDF oder in HTML übersetze, wenn ich da irgendwas vergesse oder dann sieht das vielleicht schlecht aus, aber ich habe trotzdem was in der Hand, was da ist. Und bei LaTeX ist es doch schon sehr, hat man nichts in der Hand. Das ist auch für den Einstieg doch sehr viel einfacher. Es ist nicht die einzige Auszeichensprache dieser Art. Es gibt auch Sachen wie Restructured Text. Das kommt mehr so aus der Python-Welt. Und es gibt noch viele, viele andere. Aber Markdown hat sich doch in letzter Zeit relativ stark durchgesetzt. Eben so wie auch gesagt, bei GitHub zum Beispiel ist es eigentlich die Sprache, die da meistens vertreten ist in den README-Files zum Beispiel. Allerdings mittlerweile kann GitHub auch eben Restructured Text und auch andere Sachen sozusagen live einfach rendern und dann auch darstellen. Ja, was mir persönlich noch natürlich am Herzen liegt, wir hatten heute noch gar nicht Emacs genannt. Ja, also auch Emacs hat seine eigene Auszeichensprache letztendlich, das ist in dem OrgMode implementiert. Also OrgMode hatte ich auch schon mal erwähnt, ist eigentlich eine riesen mächtige Erweiterung für Emacs. Und auch darin kann man seine Sachen schreiben. Und man kann vor allem mit dieser Erweiterung Babel kann man auch Code darin ausführen. Das ist, kann man bei LaTeX auch teilweise machen, aber man kann relativ, eigentlich kann man die ganze Analyse innerhalb von so einem Org-Dokument machen und auch darin ausführen und auch die Ergebnisse darin abspeichern. Also ich mache zum Beispiel, ich lade meine Daten rein, ich mache die Grafik damit und bilde die Grafik dann rein. Und das ist sehr cool, muss man sagen. Hat allerdings enorme Lernkurse. Emacs per se muss man erstmal reinkommen, da muss man dieses Org-Mode verstehen und da muss man auch noch überlegen, wie kann ich meinen Code darin zum Laufen kriegen. Aber gut, das ist eine Möglichkeit. Und auch zum Paper-Schreiben ist OrgMode eigentlich eine Möglichkeit, wenn man jetzt auch also ohne die Funktionalität von der Babel arbeiten möchte. Und zum Beispiel auf GitHub wird das auch gerendert. Also man kann auch da einige Sachen einfach hochladen und dann direkt sehen. Sehe ich aber noch ganz klar als Nische an. Aber es ist natürlich ein großer Faktor, wenn so eine große Website wie GitHub und GitLab ist ja jetzt auch am Kommen, so ein Format plötzlich unterstützt, dann wird es ja auch plötzlich sofort nützlich. So. Und das Nischendasein ist dann quasi aufgebrochen, dann bleibt nur noch den Leuten es auch tatsächlich zu benutzen, aber die Entschuldigung, ja, es wird ja nirgendwo richtig angezeigt, ist ja dann auf einen Schlag weg. Also das ist schön, dass man da mehr verschiedene Formate sieht. Ganz genau. Und meines Erachtens, der OrgMode ist eigentlich auch von einem Wissenschaftler entwickelt worden, der auch das immer gleich vor Augen hatte, okay, ich will das in LaTeX rüberschmeißen, ich schreibe meine Paper damit und mache dann LaTeX oder gleich PDFs draus. Also das ist von der Richtung auch ganz, ganz gut unterstützt. Aber wie schon gesagt, im Vergleich zu anderen Sachen hoher Aufwand erstmal reinzukommen. Gut, wir hatten natürlich noch bei LaTeX gibt es noch Authoria, was letztendlich auch sozusagen Overleaf und Share LaTeX Ersatz wäre, ne? Ja, und sogar Markdown unterstützt. Also ich hatte nie wirklich benutzt, sondern nur mal so kurz reingeguckt. Und das war auch schon vor 1 bis 2 Jahren. Aber es hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Konnte ein paar Sachen damals nicht, die ich gebraucht hätte. Aber es konnte auf jeden Fall mit Markdown und LaTeX und HTML irgendwie gleichzeitig, glaube ich, sogar umgehen. Ja. Das Nette, was du bei Authoria hast, ist, dass du beispielsweise Daten nicht nur starr rendern kannst, sondern tatsächlich auch über einen Zeitverlauf beispielsweise. Also du hast einfach ein bisschen Interaktivität in den Grafiken da, wo du sie benötigst. Weil ich meine, klar, Publishing war bisher ein Paper, was sich A, nie wieder ändert und was halt B, starr in einem Journal abgedruckt wird. Das war also bisher nie Thema. Ist aber natürlich in vielen, vielen Kontexten wahnsinnig interessant, mal so eine Entwicklung über einen Zeitverlauf zu sehen oder ähnliches. Und gerade wenn heutzutage Paper vornehmlich online publiziert werden, warum nicht? Ne? Und das kann Authoria sehr, sehr gut mittlerweile. Okay. Ja. Gut, wir hatten es jetzt vielleicht auch schon grob, ich glaube, Matthias, du hast es schon genannt, das Scientific Markdown, ne? Was letztendlich so ein spezielles Subset ist. Ich glaube, da Katrin damit schon relativ viel gemacht hat. Vielleicht willst du das mal kurz erläutern. Ja, muss ich aber jetzt ein bisschen nochmal zurücktreten. Das Scientific Markdown, was ich jetzt hier eingetragen habe, ist ein Projekt von einem Studenten an der Uni Konstanz, der jetzt nicht Markdown-Definition irgendwie geändert hat, sondern eigentlich das alles nur mal verpackt hat mit Makefiles zur Automatisierung, ja, auf clevere Weise verpackt hat, um es zu vereinfachen, in Markdown was zu schreiben. Wie vorhin erwähnt, eventuell ein bisschen LaTeX mit reinzubringen, da wo es notwendig ist, um Lücken von Markdown zu ersetzen. Und das dann alles schön automatisch und reliable, zuverlässig in PDF zu übersetzen. Ja, und damit habe ich meine Diss geschrieben. Es gibt als Markdown-Definition ja Scholarly Markdown. Das ist, glaube ich, eher so die Formatvorlage dafür. Und ja, dieses Scientific Markdown, auf das ich mich beziehe, ist eher so ein, ich habe es immer Schreibumgebung genannt, so ein bisschen selbst geklöppelt, selbst gebastelt und selbst automatisiert. So, ist aber ja sehr nützlich, einfach dadurch, dass man, also ich habe während der Zeit viel so über Unix gelernt, so Kommandos rausgesucht, Pakete installieren, die man gerne noch so hätte und das alles über Makefiles eben so verknüpfen, dass man, naja, zum Beispiel so eine Späßchen machen kann, wie wenn die Universität es erlaubt, also ganz wichtig vorher nachgucken, dass man zum Beispiel in der Print-Version seiner Arbeit natürlich keine bunten Links drin haben möchte, um die Kosten niedrig zu halten, aber in der PDF-Version sollen die natürlich schön blau sein oder hervorgehoben. Oder auch in der PDF-Version keine Leerseiten drin sein sollten. Aber wie gesagt, bevor man so eine Späße macht, sollte man mal gucken, was die Bibliothek, die für einen zuständig ist, da an Vorgaben gibt. Es kann sein, dass es wirklich zeichengenau übereinstimmen muss. Da sollte man etwas vorsichtig sein. Aber es ist halt technisch möglich. Also man kann da viel rumspielen, viel drüber lernen. Eben wie ja, Unix-Automation geht, würde ich mal so sagen. Bei diesem Scholarly Markdown ist es halt auch extrem unübersichtlich. Also es gibt ja Scholarly Markdown von Tim Lin, heißt er, glaube ich. Und dann gab es aber auch noch eine Initiative von ehemals Martin Fenner zu Scholarly Markdown, was jetzt Markdown for Scientific Writing ist und von dem Karthik Ram weiter betrieben wird. Also das hatten wir ja vorhin schon. Es gibt einfach zu viele Markdown-Typen, die nie wirklich trennscharf sind, sich so überlagern und das ist vielleicht einfach auch gerade noch so ein Zustand, wer gewinnt eigentlich die Oberhand? Ja, also ich finde auch, auch da kann man, wie vorhin schon angemerkt, herangehen an diese Frage, welche Plattformen unterstützen es oder welche Tools unterstützen es noch? Und für das Scientific Markdown, was ich eben erklärt habe, ist eigentlich Pandoc so das zentrale Nadelöhr. So alles, was davon unterstützt wird, kann man super benutzen. Und es unterstützt vieles so. Da muss es durch, auf jeden Fall, ja. Ja, Pandoc sollte man sich allgemein mal anschauen. Also das ist sozusagen der Konverter von alles in allen, also von Markdown in selbst Word.docx oder von Markdown in LaTeX, von LaTeX in das und das, for Org Mode in was auch immer. Also da gibt es super viele Möglichkeiten, Sachen zueinander überführen. Das ist wirklich das Schweizer Taschenmesser für solche Sachen. Ja. Aber noch ganz kurz, ich sehe jetzt hier gerade, dass das Scholarly Markdown ein Fork von dem Markdown for Scientific Writing ist. Und beide sind jetzt schon seit einem Jahr irgendwie nicht mehr aktualisiert worden. Ja, es ist sehr schade und es ist, wie schon gesagt, auch sehr gefährlich, weil man eben nicht weiß, worauf man sich jetzt stürzen soll, wenn man was macht. Dann lassen Leute es wahrscheinlich dann doch eher liegen. Und das ist am besten, also mein Ratschlag so aus einem Jahr Erfahrung jetzt damit, ist, sich auf das konzentrieren, was Pandoc unterstützt. Punkt aus. Genau. Ich habe das auch. Ich habe eine Formatvorlage. Gut, vielleicht stelle ich das auch irgendwann mal auf Org-Mode um. Aber ich habe auch eine Sache, wo ich mit Markdown, mit den Standard-Tools, also mit eigentlich das, was Pandoc unterstützt, sowas gebaut habe. Und das ist eigentlich auch total ausreichend. Vielleicht noch ein Kernteil dieser ganzen Sache ist die Citation-Style-Language. Das heißt, irgendwie möchte man sozusagen mal die Publikation natürlich auch reinkriegen. Das heißt, man braucht BibTeX, was sozusagen aus der LaTeX-Welt kommt. Letztendlich ist das eine Möglichkeit, Zitationen aufzubewahren. Und dann möchte man das Ganze einbinden. Und das ist, by the way, auch das Praktische hier dran. Man schreibt sozusagen einmal ein Dokument und sagt, okay, jetzt möchte ich das Ganze entsprechend an einen Publisher schicken und der hat eine bestimmte Formatierung seiner Zitationen. Also irgendwie zum Beispiel Erstautor et al. Und dann vielleicht noch das Datum oder einfach die Nummer, was auch immer. Und das unterscheidet sich halt. Und das ging meines Erachtens von Zotero aus, also einem Open Source Reference Managing Tool. Das heißt Citation Style Language. Und da ist für die verschiedenen Journale das entsprechend abgelegt in einer, ja, in einem bestimmten Format. Und man kann dann sozusagen sagen, hier ist mein Markdown-Format, hier ist mein Markdown-File, hier ist meine Zitationsdatenbank als BibTeX-File und das ist die Formatvorlage in Zitations-Style-Language sozusagen, Citation-Style-Language. Und dann wird daraus das PDF gebaut oder was auch immer. Genau, auch hier Pandoc als Nadelöhr. Es kann alles, aber alles muss dort auch durch. Genau. Ja, er funktioniert super. Ich glaube, CSL nutzt ihr auch bei Conscience, ne? Ja, nicht mehr so richtig aktiv, aber ich habe mal einen Stil gebastelt, um ja sozusagen nur das Wichtigste dann in die Shownotes einzufügen, eben vor allem den Titel und die DOI auch gleich direkt verlinkt und naja, mit ein paar Autorennamen, das ist ja auch eigentlich die heimliche Hoffnung, dass die Autoren mal den eigenen Podcast finden und zurückschreiben. Ja. Hey, ihr habt da totalen Quatsch besprochen. Ja gut, aber ich meine, das ist natürlich eine Überlegung, die total valide ist, weil ich meine, was machen wir für Podcasts? Schon irgendwie wissenschaftsbezogene Podcasts. Und gerade mit so Möglichkeiten, die uns sowas wie ORCID gibt, wo halt nicht nur, oder sagen wir so, die Möglichkeiten, die uns durch alternative Metriken irgendwie erlaubt werden, da zählen halt nicht nur mehr die Paper, die du publizierst, sondern du kannst halt links und rechts auch nochmal gucken und gucken, was da für Aktivitäten sind. Und das würde natürlich voraussetzen, dass wir mit Podcasts ein Stückchen weit zu diesem Umfeld natürlich auch beitragen. Und dann ist natürlich an irgendeiner Stelle schon auch wichtig zu gucken, dass man wiedererkennbar zitiert und möglichst noch korrekt zitiert. Oder letztendlich automatisiert detektierbar zitiert. Genau. Ein Link ist ja auch von dem Empfänger dann sichtbar. So habe ich auch schon Sachen wiedergefunden, wo Leute auf mich verlinkt haben und konnte mich dann da bedanken. Genau. Also ist schon super und ja, sollte ich mal wieder ein bisschen aktualisieren, glaube ich. Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen inzwischen. Nee, aber das ist, also vielleicht mal grob zusammengefasst, das heißt, mit diesem Pandoc und den ganzen drumherum kann man relativ gut Sachen zusammenbauen. Vielleicht sollte man hier als kleines Manko anbringen, dass es bedarf natürlich etwas mehr Fähigkeiten. Also ich weiß gar nicht, läuft das unter Windows oder so? Also ja, du hast ja selber gesagt, du musst ein bisschen, ja. Ja, also ich habe es privat auf dem Mac benutzt und synchronisiert auf meinen Windows-PC auf Arbeit an der Uni. Das hat ja dann sozusagen durch das Synchronisieren und die beiden verschiedenen Betriebssysteme noch ein bisschen Zusatzarbeit gemacht. Mhm. Aber meines Erachtens funktioniert es out of the box, wenn man sich da nicht verkünstelt. So. Okay, aber ohne GUI, ne? Also ohne grafisches User Interface, ne? Ganz genau, man ist auf der Kommandozeile unterwegs. Gut. Alles klar. Nur, dass das jetzt allen auch klar ist, wer sich das anschauen möchte, man muss schon ein bisschen Command-Line-Fähigkeiten mitbringen, um das auch entsprechend nutzen zu können. Okay. Ja. Gut. Aber auch da, es gibt ja Vorlagen, diese Makefiles, meins ist ja auch veröffentlicht, das können wir nachher auch noch ein bisschen länger besprechen und darauf verlinken. Ja, wenn man mit einer Vorlage anfängt, ist es einfach und wenn man dann davon abweichen möchte, hat man eben genau die Möglichkeit, auch mehr darüber zu lernen. Kann ein bisschen rumspielen, hier was wegnehmen, da was wegnehmen, gucken, was passiert. Und wie ihr vorher auch gesagt hattet, Markdown bricht nicht sofort zusammen, wenn da mal irgendwo eine Klammer fehlt oder so. Also es hat gar keine Klammern. Genau. Fast. Nee, ein paar hat es natürlich schon, aber es ist very forgiving. Ja. Sehr milde gestimmt. Ja. Ja. Dicke Empfehlung auf jeden Fall. Also kann man überall gebrauchen, ja, genau. Ja, okay. Also der Jens Ehrert, der Student an der Uni Konstanz, von dem ich das habe, der hat ja sogar auch demonstriert, wie man aus einem und dem gleichen Dokument einmal eine Präsentation machen kann und einmal einen Bericht. So, man macht ja manchmal auch beide Formate, beide Dokumentenformate aus einem Thema. Und es ist einfach wunderbar automatisierbar. Es erleichtert so viel Arbeit, wenn man einmal diese Hürde genommen hat. Das ist, sollte man möglichst früh in seiner Studentenkarriere oder Wissenschaftlerkarriere sich angewöhnen. Kann ich nur empfehlen. Genau. Wichtig vor Augen halten, don't repeat yourself. Also das heißt, Redundanzen vermeiden, denn sonst muss das alles maintained werden. Und das ist natürlich hier auch bei so einem Text auch das Gleiche. Wenn man da die Möglichkeit hat, das in verschiedene Formate zu gießen mit einem Tool, das ist doch klasse. Ja. Jo. Und zwar ausgehend auf einem Datenformat, was einfach zu speichern ist, schnell zu speichern ist, geringe Dateigrößen hat, relativ sicher ist gegen ja, Korruption, also auf Dateiebene. Mhm. Ja, wunderbar. Okay, gut, dann genug unserer Lobpreisung. Ja, das ist jetzt ein weiteres Thema, was ihr immer lobt, jetzt jede Folge. Genau. Auf zur nächsten Lobpreisung. Genau. Matthias, erzähl mal was. Na, ich finde es, ich meine, wir hatten es ja vorhin, dass eigentlich bei diesen Einreichungstools hast du ja das Problem, dass du dieses Webinterface hast und dass du da was einreichst. Das wird dann am Ende irgendwie konvertiert, womöglich in so ein Format wie PDF, damit es dann die Editors bekommen und oder die Reviewer. Die machen dann, leisten dann ihren Teil und dann am Ende bekommst du wieder so ein PDF zurück. Jetzt ist natürlich die Frage, warum muss man eigentlich links und rechts irgendwie 10 Tools benutzen, die zwischeneinander immer wieder einen Medienbruch haben. Entweder eine Konvertierung oder du musst sogar die Plattform wechseln und musst tatsächlich irgendwie von Export, Download zu Import, Upload. Das ist alles irgendwie nicht so clever. Und es gibt aber tatsächlich so ein paar Tools, gerade würde ich sagen, so in den letzten anderthalb Jahren ist da ziemlich viel passiert auf dem Wege, die das Ganze so ein bisschen mehr vom Plattformansatz denken und versuchen, das Ganze schon als Prozess abzubilden. Und also vom Schreiben wahrscheinlich zum Einreichen, zum Publizieren. Und da sind, glaube ich, zwei Tools, die sich da ganz gut benennen lassen. Das eine ist das AFA Writing Tool von Pensoft, kommt das, glaube ich, ursprünglich. Kann man sich am besten angucken im richtigen Leben bei dem Rio Journal, was wir hier in den letzten Folgen schon öfter mal erwähnt hatten, ist also ein Tool, wo man, das einem genauso so eine kollaborative Arbeitsumgebung oder Schreibumgebung bereitstellt, wo man halt mit mehreren Autoren zusammen an einem Manuskript arbeiten kann. Das kann ein Paper sein, das kann irgendwas anderes sein, ein textbasiertes Manuskript muss es am Ende sein, bietet einem online Versionierung, bietet einem Revisions und vor allen Dingen denkt es dann den Schritt weiter, nicht nur, also es hört nicht auf, das Paper oder der Artikel oder sonst was ist fertig, sondern es bietet einem den Weg weiterzugehen. Entweder automatisiert über Schnittstellen oder tatsächlich bei Rio integriert in die entsprechend nachgelagerten Prozesse. Also aktualisierte Daten nochmal nachreichen und eine Grafik neu erstellen zum Beispiel? Oder was sind das nachgelagerte Prozesse in diesem Fall? Das ist zum Beispiel eins der Dinge, die man tun kann. Also das ist ein Tool, was nicht nur Versionierung als Status eines Dokuments denkt, sondern tatsächlich Revisionierung, also mit der Bearbeitung dieses Dokuments umgehen kann. Also der nachgelagerten Bearbeitung, die dann natürlich auch wieder an irgendeiner Stelle sichtbar sein muss und publiziert werden will. Mhm. Und ich glaube, das kann AFA ganz gut. Mhm. Okay. Leider anprangern muss man, dass AFA kein YouTube-Videos hat. Also ich wollte es mir letztens auch mal angucken, aber jetzt einen Account bei einem neuen Journal anlegen, bei dem ich wahrscheinlich nicht publizieren werde, war jetzt nicht drinne. Wobei das jetzt also, gar keine Kritik an Rio sein sollte. Ich habe einfach im Moment kein Projekt und keine Daten, die man publizieren könnte. Ja, das können wir mal vielleicht mal zum Besten geben. Hier wäre ein Screencast ganz nett, wenn mal da durchgeführt werden würde, um mal zu sehen, wie das genau abläuft. Ja? Guter Punkt. Also auch ein längerer, nicht nur so ein kleines Werbevideo. Genau. Tja, hören die uns. Allen Ecken oder euch. Genau. Wir werden das mal weiterleiten. Ne? Mal gucken. Sehr schön. Wen man da an den Zipfel kriegt. Ne? Ich meine, da sind ja viele bekannte Leute aus der Open Science-Szene sind mit dabei. Daniel Mietjen, Ross Mounts und so. Da kann man mal Bescheid sagen, dass die sich da vielleicht mal hinsetzen und da mal vielleicht mal durchlaufen. Ja, ansonsten konzeptionell ist es, denke ich, auch wirklich ein Licht am Ende des Tunnels sozusagen, ein Lichtblick. Und ich denke, das ist genauso, wie es sein soll, das, was Matthias meinte, einfach ohne Brüche arbeiten. Das ist schon sehr cool. Ja. Aber es gibt nicht nur einen Lichtblick, sondern dieser Tunnel ist mehrröhrig, denn auch PLOS hat eine solche Plattform angekündigt und bringt sie wohl im Sommer an den Start. Und das heißt Aperta, was auch so eine integrierte Schreibumgebung bieten soll. Also wenn man sogar schon einen Account hat bei PLOS, ist man wohl automatisch dafür freigeschaltet, Manuskripte editieren, zusammenarbeiten mit Leuten und dann eben auch reviewen, überarbeiten, kommentieren, rückmelden. Soll alles drin sein. Also es kommen grandiose Zeiten, glaube ich, auf die Publikationswelt zu. Zumindest für diese Journale, die bereit sind, solche Sprünge mal zu machen und davon, ich würde mal sagen, der Softwareindustrie zu lernen, dass man eben quasi auf der Ebene der Benutzerinteraktion konkurriert heutzutage. Und sich jemand einfach denkt, oh, bevor ich hier stundenlang rumformatiere, nehme ich doch lieber so ein Online-Tool, auch wenn man da vielleicht ein bisschen Bedenken hat, was die Datensicherheit angeht oder so. Das wird sich, denke ich, letztendlich Nutzer für Nutzer durchsetzen, weil es einfach weniger Stress produziert. Ja. Letztendlich, ich meine, man will es sowieso publizieren. Es ist jetzt keine Krankenakte, ne? Das ist ja. Ja, aber manche Leute haben ja dann schon Prozess Bedenken, dass sie nicht den Draft schon online haben wollen oder so. Aber ich meine, da ist man natürlich mit diesen Tools, die sozusagen auch im Schoß von den Journals selber oder den entsprechenden Organisationen dahinter liegen, glaube ich, deutlich besser aufgehoben als bei Google Docs, wo man halt weiß, dass da ein Unternehmen dahinter steht, was halt A, noch ein riesiges Portfolio nebenan hat und B, was halt dessen Zweck ist, halt mit den Daten, die ihm gegeben werden, auch irgendwas zu tun und sei es bloß sie zu analysieren. Stimmt. Gut, aber dann ist man sogar noch besser aufgehoben bei so unabhängigen Plattformen wie zum Beispiel Overleaf, die eben dann mit möglichst vielen, aber sozusagen auch da ist dann der Flaschenhals, mit wie vielen Publishern sie Kooperationen eingehen, um eben den Einreicheprozess direkt aus ihrer Plattform heraus gestalten zu können. Also, aber wenn man sowieso zu PLOS will, und es ist ja, glaube ich, immer noch das größte Konglomerat von Journalen, oder? Habe ich da was verpasst? Naja, PLOS One ist das größte Journal, wenn man es so sieht, ne? Genau, mit dem ganzen Publikationsprojekt. Genau. Ja, das Ideale wäre natürlich ein offener Standard, dass man auch zwischen den verschiedenen Sachen jetzt hin und her schieben kann. Ich glaube, bei Afra nutzen die, glaube ich, auch Jets oder sowas. Also ich glaube, da sind sie schon auf dem richtigen Weg. Aber gut, fangen wir erstmal so an. Ich bin da schon super zufrieden, wenn sich sowas durchsetzt, ja. Genau. Also einen Kritikpunkt sollte man aber noch ansprechen. Es kommt ja schon ab und zu vor, dass man ein abgelehntes Paper nochmal umformatiert und für ein anderes Journal einreichen möchte. Das besteht natürlich dann die Gefahr, dass es bei solchen Plattformen ein bisschen eingeschränkt möglich ist. Entweder, dass man beim gleichen Publisher bleiben muss oder dass man dann auch wieder einen Medienbruch riskiert, indem man vermutlich einen Export in LaTeX oder so durchführen muss, um dann damit weiterzuarbeiten. Also es ist schon ein bisschen interessante Gemengelage, dass eben die Publisher, die daran Geld verdienen, die Artikel zu publizieren, auf der einen Seite natürlich ihren Autoren möglichst geschmeidige Prozesse bieten wollen, auf der anderen Seite dann aber natürlich auch weniger Anreiz haben, einen Artikel abzulehnen. So, weil sie dadurch eben dann nicht nur einen Publikationskunden verlieren vielleicht, sondern eben auch einen Nutzer ihrer Software gleichzeitig. Also hoffentlich findet Ploss da zum Beispiel ein gutes Geschäftsmodell oder ein gutes Bezahlmodell, sodass diese Konflikte da nicht auftreten und auf jeden Fall auch eine gute Exportfunktion. Ja. Ja, oder es halt schön als Open-Source-Tool zur Verfügung stellen, dass andere Publisher da auch drauf hüpfen könnten. Ja, das wäre noch besser. Hm. Aber ich glaube, offener Standard, offene Tools, das wäre gut, ja. Was halt wieder einmal mehr sozusagen an den Punkt führt, dass eigentlich diese Arbeitsumgebungen, diese virtuellen Arbeitsumgebungen, in denen man Paper, Artikel, Anträge, sonst was schreibt, eigentlich zum Thema wissenschaftlicher Infrastruktur gehören. Total. Ja. Und im Sinne dessen eigentlich am besten aufgehoben werden, in dem Bereich, in dem sie ohnehin oder von dem ohnehin die entsprechenden Fördermaßnahmen verteilt werden. Also der öffentliche Bereich ist eigentlich der das am sinnvollsten betreiben könnte. Absolut. Dann auch wäre es hier einfacher zu sagen, das Ganze entsprechend Open Source zu machen, weil sowieso öffentlich finanziert und solche Sachen. Klar, das würde, ja, wie so bei vielen Sachen denkt man sich, das muss eigentlich von den Unis kommen oder zumindest von Institutionen dort vor Ort. Und dann wäre die Latenz auch besser beim Tippen. Ja, klar. Was mich halt total verwundert, ist, dass die meisten von den klassischen, von den tradierten Publishern genau diesen Zug verpasst haben, nämlich ihr eigenes kollaboratives Arbeitsumfeld. Ja, das tun sie ja ganz hervorragend. Aber so ein eigenes kollaboratives Arbeitsumfeld für denjenigen, die einreichen wollen, zu schaffen und damit auch noch Geld zu kassieren. Sie macht haben das ja sehr, Wahnsinn. Sehr stiefmütterlich behandelt, ja. Ja, nee, ist richtig. Also das ist, man sieht wieder, wer an sowas arbeitet, sind doch die moderneren und eben die anderen betrachten das sehr stiefmütterlich, weil es halt irgendwie nicht nötig ist, momentan noch nicht der Druck da ist. Ich bin sicher, dass in 5 Jahren LCW auch sagt, okay, hey, sowas brauchen wir auch. Ne? Und dann kommt aber das erstmal die anderen, die Arbeit machen lassen, gucken, wie es läuft. Und dann, wenn der Druck dann doch so groß ist, dass man doch mal Innovationen fahren muss, dann macht man es auch. Also du hattest ja vorhin schon erwähnt, dieses eLife, und die haben auch so eine Plattform, da heißt es Continuum, habe ich jetzt aus eigener Anschauung auch nicht gesehen, aber es ist wohl zumindest schon am Start, so wie das AFA Writing Tool. Und ich würde mal vermuten, wie du eben meintest, in 5 Jahren machen die sowas. Ich würde denken, sie werden eins von denen kaufen oder unter den restlichen Verlagen wird einen. Meinst du nicht? Müssen sie gar nicht. Machen sie neu? Ganz einfach, weil Continuum Open Source ist. Ach so, okay, gut. Praktischerweise. Okay, dann würde ich eher bold voraussagen, dass sie das nicht die Open Source Variante von diesen dreien adoptiert wird, sondern das Produkt, was nicht Open Source wird, das wird gekauft. Genau. Dann wird es auch. Ja. Genau. Und ich sehe auch beim Continuum nutzen sie auch einen offenen Standard. Also die haben dieses JETS-basierte, also das XML-basiertes Format. Also ich habe es auch noch nicht in Gänze angeschaut. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt schon irgendwie verfügbar ist. Aber ich denke, das ist auch wieder ein richtiger Schritt in die Richtung. Das heißt, wir sehen hier sind doch drei relativ starke Player in dem Game, die jetzt Lösungen an den Start bringen. Das macht Spaß. Also ich denke, da wird noch einiges kommen. Und das wird dann auch hoffentlich adaptiert. Oh, ich habe vorhin falsch gesagt, das Continuum ist auch noch nicht ganz verfügbar, wird diesen Sommer geopen sourced. Also ist sozusagen nur das AFA Writing Tool tatsächlich produktiv nutzbar. Okay. Okay. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal sagen, was JETS ist, jetzt wo wir es schon 2 oder 3 Mal erwähnt haben. Für mich ist es auch komplett neu, außer dass es ein offenes XML-Datenformat ist. Sehr gut, alles dazu gesagt. Reicht doch. Ich weiß nicht, Konrad, weißt du noch mehr dazu? Ich weiß nicht besonders viel dazu. Ich habe mal mit Daniel Mietiner daran gearbeitet. Da ging es letztendlich um den JETS-basierten Export von Publikationsdaten aus PubMed Central in Wikipedia. Das war so ein kleines Experiment. Ansonsten bin ich da jetzt auch nicht in Gänze drin. Das ist letztendlich eine Möglichkeit, eine Publikation als solches darzustellen. Das ist JETS steht für Journal Publishing Text Set, wo man einfach verschieden sozusagen den Artikel dann in Form von so XML darbieten kann. Ist jetzt leider auch schon zu lange her. Ich habe es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Muss ich leider passen. Aber wir verweisen drauf, dann kann sich jeder einlesen. Letztendlich grob, okay, ich will meine Publikation im offenen Format ablegen, das ist es letztendlich. Und es gibt auch verschiedene Plattformen, die es auch anbieten. Eben PubMed Central hat, glaube ich, die Exportmöglichkeit in diesem Format. Es gibt sogar Plattformen, sowas wie Cielo, diese oder Silo, ich weiß immer nicht, wie ich es ausspreche. Cielo, diese brasilianische Open Access Plattform ist es, glaube ich, die das komplett für ihr Backend nutzen und die Artikel darin formatieren. Okay, gut. Okay, also wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, gut, das ist doch, aber denke ich auf jeden Fall auch für den, sagen wir mal, Otto-Normal-Wissenschaftler, der jetzt nicht sich in die Shell begeben möchte und da seine Sachen hackt, ist das, denke ich, richtig schön, eben bruchfrei arbeiten, direkt anbieten, aber mit und hoffentlich dann ohne das Vendor-Login, also das, oh, ich habe es jetzt bei PLOS geschrieben, jetzt möchte ich zu eLife gehen und dann hängt man fest. Also das sieht doch alles sehr gut aus. Also das heißt, der Sommer wird heiß, wenn das hier jetzt kommt und die Sachen entsprechend verfügbar sind. Da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Gut, aber man kann jetzt schon tolle Sachen machen und das auch vielleicht ein bisschen nerdiger Art, aber da können wir jetzt mal, kann Katrin mal was zum Besten geben hier. Ja, wieder back to the shell. Genau. Genau, also PeerJ war das Journal, wo ich zuerst einen Artikel selber schreiben durfte und konnte. Und sie haben, während ich das so gemacht habe, das war jetzt, glaube ich, im Winter 2014, haben sie ein Projekt veröffentlicht, das heißt Paper Now. Und das ist wohl angelehnt an diese Static Site Generators. Also auf GitHub gibt es ja die Möglichkeit, sich quasi eine Website hosten zu lassen über einen Site Generator, hatte ich vorher noch nie gehört, der wohl Jekyll heißt. Und PeerJ hat da einfach eine schöne Vorlage für geschrieben und eine gute Anleitung, sodass man in einem Git-Repository seinen Artikel schreiben kann, natürlich als Markdown-Text und automatisch eine Webseite hat, in der das quasi final gerendert wird, was man gerade geschrieben hat. Ja, mit jedem Commit sozusagen. Und da Git natürlich auch wunderbar funktioniert, um kollaborativ zu arbeiten, ist es auch für Teams, denke ich, interessant, zusammen einen Artikel zu schreiben und gleichzeitig immer zu sehen, wie er in einer finalen Version aussehen würde. Und die Webseite dazu sieht gut aus, sie ist ordentlich strukturiert und hat so ein paar nette Features dabei, wie eben Abbildungen in einem separaten Teil, die man auch separat scrollen kann, Altmetrics direkt mit drinne, Verweise auf Twitter, die DOI und all so eine Sachen direkt mit dabei, auch die Referenzliste getrennt. Und ja, ist einfach eine schöne Idee, wie man in Zukunft Artikel publizieren kann. Und der ganz große und nerdige Teil dann auch ist eben, da man sich ja mit GitLab auch selber eine Git-Umgebung hosten kann, hat meine Uni auch gemacht, dankenswerterweise, cool. Kann man eben genau das auch ja komplett selbst machen und muss sich eben nicht auf eine Plattform verlassen, wo die Daten dann zwar nur als einer Kopie liegen bei Git, aber trotzdem man von denen so ein bisschen abhängig ist. Und letztendlich denke ich, ist das ein super Modell für Zusammenarbeit. Man muss natürlich ein bisschen Git lernen, aber man hat dann eben eigentlich dieses Versprechen realisiert, meines Erachtens, konzentriere dich beim Schreiben auf den Inhalt und auf die Kollaboration mit deinen Kollegen und lass die Software die Formatierung für dich übernehmen und zwar auch sofort. Und du kannst direkt sehen, wie es am Ende aussieht. Man muss sich dann eher so ein bisschen zurückhalten und seine Neugier so ein bisschen bündeln, damit man eben nicht zu viel immer hin und her einen kleinen Tweak macht, sich sofort anguckt, wie das aussieht. Was soll man dazu sagen? Das ist einfach eine wunderbare Arbeitsweise. Ich habe es leider nur alleine benutzt, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ein eingespieltes Team, was auch so ein bisschen Git versteht, Git Pull Requests und so, die Workflow-Organisation über verschiedene Branches oder so, je nachdem, wie kompliziert man das machen möchte. Aber sobald alle Leute das verstehen, ist einfach dieses Modell für die Zusammenarbeit, glaube ich, extrem effizient. Allein schon, dass man hat ja in dem Git-Repository automatisch gleich ein Wiki drinne oder einen Bug-Tracker oder Issues, wo man diskutieren kann und diese Diskussion eben trennen kann von dem eigentlichen Inhalt, aber immer, wo es notwendig ist, auch mal direkt im Inhalt kommentieren kann oder direkt darauf verlinken kann. Dann die Arbeitsvorschläge oder Pull-Requests sind ja nichts anderes im Prinzip als die Umsetzung dieses Prinzips, wer macht, hat Recht. Oder wer zumindest mal was macht, hat schon mal was gemacht und was dann auch vorgeschlagen, über das man da diskutieren kann. Also man hat halt beide Möglichkeiten zu arbeiten. Entweder schon mal drauf loszuschreiben und danach drüber zu diskutieren oder vielleicht erst ein bisschen langsamer an die Sache ranzugehen, erst mal zu diskutieren und dann erst zu arbeiten. Also es ist ja so die flexibelste und beste Lösung, die man eben sowohl bei sich selber oder institutionell hosten kann, als auch sich auf die ja vorhandenen Plattformen und deren Bequemlichkeit zu verlassen. Also da ja, hoffe ich, dass das Journal PeerJ da auf jeden Fall noch weitermacht und eben in Zukunft vielleicht auch akzeptiert, so geschriebene Texte quasi als Repository direkt zu akzeptieren, als Einreichung. Das wäre wirklich schön, ja. Ich denke, es ist echt ein super Beispiel und also wie soll man das sagen, ich denke, die hatten auch nicht viel Aufwand, das zusammenzubasteln, was gut ist, ne? Einfach weil Open Source mäßig da genug vorhanden war, wie du selber sagst, genau. Jekyll als ein Static Site Generator war da. Diese schöne Ansicht, die sie da haben, diese Zweispaltigkeit, wo man an der einen Seite runterscrollen kann und dann an der anderen zum Beispiel Bilder sieht und solche Sachen, das haben sie meines Erachtens von eLife genommen, dieses eLife Lens ist das. Und das finde ich auch super cool, dass die das machen, denn es ist einfach eine ganz andere Art, Sachen zu konsumieren, weil man einfach sich auf den Text konzentrieren kann und jetzt nicht noch irgendwie, oh, auf welcher Seite ist jetzt Figure 3 oder sowas, sondern man klickt drauf, auf der rechten Seite erscheint das Ding oder auch Referenzen und so. Das ist eine super Sache. Und das dann so schön zusammengegossen in so, sagen wir mal, so einen leichtgängigen Workflow, das ist echt schön gemacht. Natürlich, wie du selber sagtest, mit der gewissen Einschränkung, man muss halt ein bisschen Git können, man muss halt ein bisschen Markdown können, ne? Auch hier wieder, ne? Es lohnt sich, Markdown zu lernen. Man müsste schauen, also ich wieder als Emacs-User und OrgMock-User, ich weiß nicht, ob Jekyll es kann, ich kenne es von Pelican, das ein Python Static Site Generator ist, da kann man auch neben Markdown noch andere Sachen eben wie auch zum Beispiel OrgMode oder was kann man auch Research Extraction, solche Sachen nutzen letztendlich. Ja. Schön, sehr schön. Ja, also gerade bei Git auch nochmal so ein bisschen, um die Finger in die Wunde zu legen, da ist natürlich noch sehr, sehr viel Zeug drin, was man so als ja normaler Textschreiber in der Wissenschaft einfach nicht braucht, was teilweise auch verwirrend und problematisch ist. Also was ich da gerebased habe und teilweise nochmal cherrypicken und so ein ganzer Krempel musste. Also da kann man schon viel Zeit reinstecken. Aber das macht es meines Erachtens eben notwendig, dass vielleicht mal ein GitHub-Fork gibt, Git-Fork, der ein bisschen reduziert ist, wo sich Leute überlegen, was braucht man hier wirklich? Was möchte man vielleicht auch in einem wissenschaftlichen Workflow gar nicht haben? Also soll zum Beispiel die History überhaupt geändert werden können, was ja für Softwareprojekte und so sicherlich mal sinnvoll ist. Aber ja, es ist wahrscheinlich die beste Zeit, überhaupt schon mal reinzukommen, so. Und es ist auf jeden Fall zu empfehlen, Markdown und Git auch zu lernen. Aber gerade bei Git ist noch viel so Gestrüpp herum, auf das man auch relativ schnell stößt, wohingegen bei Markdown, da ist ja nicht viel dabei und erst wenn man tiefer einsteigen möchte, okay, dann nimmt man das LaTeX halt noch dazu. Aber es stört eigentlich nicht, dass es diese Möglichkeit, dass es noch viel tiefere Möglichkeiten gibt. Bei Git liegt das schon ein bisschen mehr an der Oberfläche. Also soll jetzt auch keine Abschreckung sein, um das anzufangen, kann ich nur empfehlen. Aber man sollte sich bewusst sein, dass man da auch schon eine gewisse Zeit rein investieren muss, um das auch zu lernen, weil einfach sehr viel mehr ganz offensichtlich wird, was man lernen könnte noch. Ja, ich glaube auch, das hat das Greg Wilson gesagt oder irgendwo geschrieben, dass Git tatsächlich wirklich eines der schwierigsten Tools ist, die man sozusagen als Data Scientist oder allgemein als Scientist halt irgendwie erstmal sich aneignen kann, weil halt doch manche Sachen mehrdeutig sind und dann doch kontextbasiert Aktionen durchführen, ist richtig, ja. Würde ich nicht so pessimistisch sein. Also natürlich, wenn man Git auf der Kommandozeile beginnt. Und jetzt gibt's gute Nachrichten. In dem Fall ist es natürlich schwierig, aber zum Beispiel der offizielle GitHub-Client gibt's für Windows und Mac, der ist sehr stark reduziert. Da ist eigentlich das schon ziemlich gut realisiert, was ich eben meinte, dass ziemlich viele Funktionen, die man eigentlich nicht braucht, auch rausgeschmissen worden sind, sodass man da relativ wenig falsch machen kann. Also wenn man so als Neuling mit Git anfängt und GitHub, dann auf jeden Fall Empfehlung, den GitHub-Client zu benutzen. Der ist auch mit GitLab kompatibel, also man muss dann nicht unbedingt sich da an einen Anbieter binden. Und da hat man eigentlich das Wichtigste dabei. Interessant finde ich noch, so ein bisschen zu überlegen, bei Git ist ja eigentlich auch immer das Versprechen dabei, dass man einen strukturierten Workflow etabliert, entweder alleine für sich oder im Team und dadurch sich, ja, wenn man eben nicht tatsächlich so Maintenance-Tasks machen muss, konzentrieren kann besser und seine eigene Arbeit besser zu strukturieren in der Lage ist, dadurch, dass es eine Struktur ja einfach vorgegeben ist, der man dann folgen kann. Habt ihr da so Erfahrungen mitgemacht? Hat das für euch funktioniert? Benutzt ihr sowas regelmäßig? Ja, also ich nutze das für eins meiner Tools, das ich entwickelte für Redemption, habe ich ganz klar diesen Workflow definiert, beziehungsweise das ist einer der Vorgaben. Also ich habe mir sozusagen ganz klar zusammengelegt, wo entwickle ich was, dann kommt der, also ich habe einen Feature-Branch, dann kommt ein Dev-Branch, dann Release-Branch und das wird dann wieder zurückgemerged in den Master und solche Sachen. Ich denke, das ist schon ganz sinnvoll und macht die Sache dann noch viel klarer. Auch wenn es erstmal nach mehr Arbeit aussieht, das alles zu machen, ist der Vorteil wirklich so viel okay? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch nicht super viel Aufwand. Also das ist, das gibt halt ganz klar auch ein bisschen Spielplatzcharakter, weil man dann halt doch Sachen ausprobieren kann, gucken kann, wie läuft's. Und wenn es halt nicht läuft, dann geht man halt wieder zurück und lässt den Branch. Also ich finde das schon sinnvoll, ja. Übrigens beim Stichwort GitHub for Science, das gab es ja schon mal. 2013 ist Authoria gestartet mit welchem Slogan? GitHub for Science. Ah, ja. Und 2014 ist Protocols.io, die sich damals das Venture Capital von Zappy Labs geholt haben, genau mit demselben Slogan eingestartet. Ja, aber das war das GitHub for Science und nicht das Git for Science. Ah. Ja. Nee, es bräuchte auf jeden Fall meines Erachtens einen GUI-Client, um so die große Mehrheit der Wissenschaftler abzuholen, die sich eben nicht mit irgendeinem grünen Text auf schwarzem Hintergrund rumschlagen möchten. So. Und zum Beispiel auch so eine Sachen, wenn man jetzt eben noch nicht so weit ist, dass man seinen eigenen Arbeitsablauf total strukturiert hat, dann sieht man doch, während man eigentlich eine andere Aufgabe bearbeiten möchte, doch irgendwie sowas wie, oh, da ist noch so ein Tippfehler und ach, da kann ich an der Formatierung gleich noch was ändern, wenn ich schon dahin gescrollt habe. Dieses Einsortieren von Änderungen in Commits ist ja dann eigentlich ein lustiges Puzzlespiel. Aber wenn man mal merkt, oh, jetzt habe ich schon ein paar Commits gemacht und dann merke ich, hier ist aber noch die eine oder andere Zeile, die noch in den späteren reinkommt. Dann ist man wirklich aufgeschmissen im Moment bei Git, weil man dann einen Branch machen muss, den anderen Branch zurücksetzen muss, dann die Änderung an den Commit, an den älteren Commit anhängen muss und dann alles wieder rebasen muss und so. Da wäre eigentlich schön so ein Drag-and-Drop-Tool, womit man auch spätere Änderungen noch in frühere Commits reinsortieren kann, so ein bisschen wie Erbsen sortieren, die guten ins Kröpfchen. andersrum. Oh, meine Märchenlesezeit ist lange vorbei. Muss ich nochmal üben, ja. Ja, muss ich nochmal üben. Und naja, das ist dann automatisch sozusagen durchpropagiert, eine Änderung weiter unten in der History, wenn man das eben generell erlauben möchte. Dann ist automatisch rebased und man nicht mit verschiedenen Branchen rumfriemeln muss. Was, Konrad, wie du sagst, natürlich eine schöne Experimentierumgebung bietet und auch eine gewisse Sicherheit, dass man nie was kaputt machen kann eigentlich, wenn man sich nicht Mühe gibt. Aber es ist schon verwirrend, in diesen verschiedenen Kontexten immer irgendwie im Kopf behalten zu müssen, okay, wo bin ich gerade? Welche Änderungen möchte ich vielleicht in welchen Kontext committen? Da ist noch ein bisschen was zu tun, denke ich. Und ja, die Tools, die mit dem Slogan GitHub for Science starten, verkennen da meines Erachtens so ein bisschen die Notwendigkeit, wo was verbessert werden muss. Denn GitHub ist schon ziemlich gut, das muss nicht verbessert werden, denke ich. Aber die darunterliegende Software schon noch. Ja, geht zumindest genug, müssen ein paar der spitzen Zähne noch gezogen werden. Ja, Git gibt genug Seil, um sich selber aufzuhängen. Also das ist immer noch auf jeden Fall gegeben. Ja. Aber gut, lohnt sich auf jeden Fall. By the way, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, alle diese Markup-Languages, die wir jetzt genannt haben, sei es Markdown, LaTeX, OrgMode-Format und solche Sachen, haben den klaren Vorteil, man kann sie sauber in so ein Versionierungssystem einchecken und kann da dann auch schön Änderungen anschauen. Das ist ein ganz klarer Vorteil. Das insbesondere, das soll ich noch nachschieben, in dem GitHub Offline-Client, der macht auch schön zeichenweise manchmal dickeres Rot oder dickeres Grün, wohingegen andere Clients oft nur die ganze Zeile markieren, wo was geändert wird. Aber wenn man so von Word kommt, schreibt man ja meistens in Absätzen. Und da hängt dann natürlich Git so ein bisschen hinterher, weil es eben zeilenweise arbeitet und ein Absatz ist letztendlich ja nur eine lange Zeile, sodass man dort entweder so eine Späße machen muss, wie nach einem Punkt immer einen neuen neue Zeile zu Beginn, damit es in Git dann ordentlich versioniert werden kann. Oder eben zu akzeptieren, dass man immer riesige Änderungsblöcke hat, die immer den ganzen Absatz betreffen und dann hinterher ein bisschen schwieriger, mehr Schwierigkeiten hat, rauszufinden, was genau geändert wurde. Also auch da wäre noch so eine Anzeigeverbesserung eigentlich notwendig, dass auch innerhalb einer Zeile das Gleiche erstmal abgeschnitten werden kann und man sich dann eben in der Anzeige nur darauf konzentriert, wo wirklich was geändert wurde. Genau, so ein SmartDiff, das sehe ich auch so. Das habe ich auch häufig bei Emacs, wenn ich dann sozusagen eine Autoformatierung mache, dass es die Zeilen halt ihre, also nicht länger als 80 Zeichen sind und dann kommt es auch zu solchen Brüchen. Das stimmt. Gut, was haben wir sonst noch? Gut, das eine, das habe ich auch schon gemacht, auch wieder mit Daniel Mietchen habe ich mal ein Paper geschrieben und ein paar anderen Leuten. Letztendlich kann man natürlich theoretisch auch in Wikis publizieren. Ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so hip heutzutage, aber ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich schreibe mein Paper im Wiki und da ist es dann auch gleich publiziert. Hat gewisse Vorteile sicherlich. Bei Konflikten ist es vielleicht ein bisschen kritischer, beziehungsweise ist es nicht so angenehm, wie jetzt zum Beispiel mit Google Docs oder ähnlichen Sachen zu arbeiten, weil man sich halt auch auf die Füße treten kann mit Edits. Das ist eine Möglichkeit und natürlich auch Bloggen. Was haben wir da noch bei den Blogs? Na, WordPress eigentlich nur, oder? Ja, wahrscheinlich. Da kenne ich mich jetzt ja, nicht so aus. Gut, man hat natürlich da auch wieder Static Site Generators und solche Späße, aber ja, WordPress ist wahrscheinlich da das Wichtigste. Und dann bietet The Winover an, natürlich jetzt auch mittlerweile mit DOIs dann da zu hantieren. Hat sich das jemand mal angeschaut, wie das genau funktioniert? Ich habe immer nur ein paar Blogs gelesen oder beziehungsweise Artikel dann auf The Winover gelesen, die aus welchen Blogs reingepult sind. Ich habe es auch nur gelesen, benutzt habe ich es sozusagen nicht. Andererseits noch ein Detail, ich glaube, es heißt The Winover, nicht The Winover. Das war eine lustige Aussprache, okay. Entschuldigung. Kein Problem. Ich hab mich immer gefragt, wie man es am besten ausspricht. Kein Problem, ja. Aber es möchte natürlich auch seine Nutzer für sich gewinnen, auf jeden Fall. Ja, okay. Nee, also habt ihr auch keinen Einblick, oder Matthias? Nee, ich habe tatsächlich nicht wissenschaftlich gebloggt, sondern gepodcastet. Ist tatsächlich auch eine Plattform, die ich einfach nicht verstehe. Also ich finde es toll und ich finde es super, dass da Leute drauf publizieren und teilweise auch wer drauf publiziert. Und ich finde es schön, dass sie technisch so weit sind, dass sie irgendwie Altmetrics mit einbinden können, dass sie eine DOI mittlerweile vergeben können. Aber ehrlich gesagt, ich habe nicht auf dem Schirm, wo es herkommt. Also ich habe keine Entwicklung dazu gesehen und ich weiß nach wie vor noch nicht, wo sie damit hinwollen. Sie sagen zwar Open Scholarly Publishing und geben auch so ein bisschen Informationen auf der Webseite, aber so einen richtigen weiten Wurf, also was es denn mal werden soll oder beziehungsweise wo es sich in diesem Ökosystem von Anbietern, die ein ähnliches Ziel haben, vielleicht positionieren will, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und dieser ganze, wie es eigentlich funktioniert, ist mir auch noch so ein bisschen schleierhaft. Also da ist, glaube ich, einfach ein bisschen Kommunikationsbedarf mehr als das, was sie tun. Ja, nee, ist richtig. Zumal man ja auch sagen könnte, okay, wenn ich sowieso auf WordPress blogge oder so oder mit dem Static Site Generator, dann kann man das natürlich auch in Zenodo reinpullen. Dann habe ich auch eine DOI. Gut, ist vielleicht nicht so schön zu lesen dann, aber wobei doch, die haben ja auch eine sozusagen so ein PDF-Preview da. Ja. Ja, der Mehrwert ist jetzt auch nicht ganz klar. Ja, also es ist, ich meine, das ist, The Winnower ist, kriegt von mir auf jeden Fall so ein bisschen Vorschusslorbeeren, allein ob der Leute, die da drauf publizieren, ne? Graham Steele, Ross Mounds, Bastian Gresshake, um ein paar zu nennen. Aber das ist halt auch der gefährliche Weg. Ne? Weil in dem Moment, ich finde es super, weil es mir irgendwie sympathisch dadurch ist, aber ich verstehe es nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das aber auch der Weg ist, den so einige gerade versuchen zu gehen. Also einfach Visibility durch die Handvoll von bekannten Persönlichkeiten, die es halt irgendwie mal genutzt haben oder mal nutzen. Na, vielleicht ist so ein bisschen das Medium. Medium.com ist ja so eine Blog-Plattform, die quasi die gleiche Strategie verfolgt. Dann ist vielleicht The Winover das Medium des wissenschaftlichen Bloggens. Ja. Also ich denke, man kann es empfehlen, wer wissenschaftlich bloggen möchte, ist sicherlich besser aufgehoben auf so einer Plattform, die ja standardisierte Formate hat. Ist ja auch, glaube ich, ein WordPress-System darunter nur, oder? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht genau. Es lässt sich nicht so richtig von außen sehen. Jedenfalls, glaube ich, sperrt man da seinen Content nicht ein und erreicht trotzdem eine gute Audience. Ist überhaupt ein Punkt, der mich bei WordPress einfach extrem erstaunt, dass WordPress da nie den Versuch gemacht hat, in diese wissenschaftliche Welt mal vorzudringen. Weil die Power, sowas zu bewegen, hätten sie eigentlich. Und die Wahrnehmung hätten sie auch auf jeden Fall. Also warum gab es eigentlich nie diese Bewegung, wo wir gerade schon bei GitHub for Science, warum nicht das WordPress for Science? Also das habe ich nie so ganz verstanden. Ja, so hatte ich The Winnower verstanden. Okay. Okay, gut, aber ich denke, da haben wir doch mal einen Rundumschlag gemacht. Wir haben auch noch ein bisschen hier so andere Unterpunkte parat, letztendlich, wie man Sachen organisieren kann. Das ist ja sozusagen mehr so im Vorfeld von so einer Publikation. Ne? Und da können wir, also sozusagen, wie kann ich meine Daten speichern, wie kann ich die organisieren? Und das ist ja auch Teil dieses Publikationsprozesses. Denn wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, man arbeitet zusammen an einer Publikation und der eine muss die Figur machen, der andere die Figur, das muss ja irgendwie zusammengetragen werden. Und ja, welche Möglichkeiten hat man da? Da müssen wir jetzt gar nicht so weit wie uns wieder fortbewegen, denn wir hatten eine Lösung oder zwei davon schon genannt, also auch wieder hier GitHub oder GitLab oder halt irgendwas Git-basiertes, mit dem man das entsprechend organisiert und dort halt auch die Sachen ablegt. Das heißt, gerade wenn man sagen wir mal, ein Markup-Language nutzt, kann man das relativ einfach auch einbinden und da auch die Dateien dann entsprechend hochschieben. Andere Möglichkeiten? Was haben wir sonst noch? Ja, Dropbox ist halt der Platzhirsch und besonders einfach zu benutzen. Kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Und tja, ich habe es nicht wirklich benutzt, muss ich sagen. Google Drive auch nur so ein kleines bisschen. Und OwnCloud auch nur so ein kleines bisschen. Also alles funktioniert. Ja. OwnCloud wird ja sogar zum Glück von einigen Universitäten schon direkt angeboten, genau, an ihre Studenten. Das ist natürlich, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Aber einfach was funktioniert. Ja, also ich muss sagen, hier bei uns in der Uni Würzburg dürfen wir, glaube ich, Dropbox gar nicht nutzen, habe ich mir mal sagen lassen. Wurde auf jeden Fall gemacht, aber ich habe mal in irgendeinem Kurs auch gehört, dass das nicht erlaubt ist eigentlich. Dass das gemacht wird, ist natürlich wieder was anderes, aber eigentlich dürfte man es nicht. Zumal, ich meine, wir haben dieses Team Drive, glaube ich, als Alternative. Ich hätte auch lieber gerne eine OwnCloud-Instanz, zumal es ja auch von dieser OwnCloud eine Föderation gibt von verschiedenen Universitäten, wo man dann dazwischen auch sehr leicht Daten hin und her schieben kann. Also noch einfacher, als auch so der Fall ist. Wieder einmal, Matthias hat es vorhin schon angesprochen, Infrastruktur einer modernen Universität. Ne? Was muss die bieten? Müssen wir da wieder an Dienste, die irgendwo in den USA sitzen, und müssen wir uns bei denen bedienen oder können wir das irgendwie selber machen? Ach, ist das nicht das Heilsversprechen, was uns so ein Stückchen weit so Initiativen wie die Research Data Alliance oder die European Open Science Cloud geben? Also sozusagen das übergeordnete Überlegen, nicht auf der Ebene einzelner Universitäten oder was auch immer für eine Einrichtung, Institution, sondern das übergeordnete Überlegen, wie man die bestehenden Infrastrukturen zusammenfassen kann und für die noch keine Infrastruktur haben, eigentlich eine bereitstellen kann, und zwar in einer Art und Weise, dass wir darüber nachdenken, wie wir die Daten, die existieren, miteinander irgendwie in Verbindung bringen können. Gut. Ich hoffe da sehr auf die Open Science Radio Folge 500, bei der es dann wahrscheinlich veröffentlicht wird. Also es ist einfach ein wahnsinnig dickes Brett zu bohren, aber ich glaube, auf nationalen Niveaus braucht man da gar nicht mittlerweile mehr anfangen, weil niemand wird sich von den großen Universitäten hinstellen und sagen, wir bauen das jetzt mal, und zwar in einer Art und Weise, dass es nicht nur unsere Wissenschaftler nutzen können. Ja, auf der anderen Seite, die müssen nichts bauen. OwnCloud ist da. Das muss einfach nur genutzt werden. Es gibt ja so viele Sachen. GitLab ist da. Ne? Das sind alles Sachen, die, sagen wir mal, in Luftanführungsstrichen, nur Maintenance brauchen. Ja. Also einmal aufsetzen und dann Maintenance. Ich habe es auch schon gesagt, hier an der Uni, das Rechenzentrum macht es bei uns leider auch nicht, aber aus der Physik gibt es jemanden, der entsprechend hier eine GitLab-Instanz fährt, wo ich auch schon drauf bin und auch ein paar Kollegen mit draufsetzen konnte. Super, genauso muss es sein. Also eigentlich, nee, genauso muss es nicht sein, sondern es wäre nett, wenn das Rechenzentrum das machen würde, die natürlich mit anderen Sachen leider eingebunden sind. Da müssen entsprechend Mittel und Positionen geschaffen werden. Aber das meine ich mit bauen. Ich meine jetzt nicht die Software bauen, sondern ich meine die Workflows definieren und die Tools zusammenbringen. Ne? Weil es ist halt, klar kannst du das alles installieren und dann irgendwie User-Accounts machen und dann kann das jeder nutzen. Aber sinnvoll in einem Forschungsprozess das an den richtigen Stellen zum Einsatz bringen und dann darüber nachdenken, wie wir bestimmte Schritte da drin abbilden können und vielleicht auch mit States versehen können. Was machen wir mit den Metadaten zwischen diesen Tools und all dieses, das Drumherum, das ist halt doch schon auch ein bisschen konzeptionelle und aufwendige Arbeit, sowas mal zu definieren. Und da kommt man, glaube ich, einfach schnell ans Ende. Na, ich sehe so ein bisschen das Dilemma im Moment, wie ihr schon gesagt hattet, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen solche Initiativen vorangetrieben werden können. Und so ein bisschen scheint es, als ob sowohl die supranationale Ebene, also ich sage jetzt mal EU oder so, so ein bisschen zögert und gleichzeitig aber auch die sehr regionalen Ebenen, eben einzelne Universitäten oder Forschungsverbünde oder Funding Agencies, ebenfalls so ein bisschen warten, so wer sich zuerst bewegt. Und zwischen denen scheint es so ein bisschen wenig kohärente Initiativen zu geben. Oder wie seht ihr das? Ich meine, ich bin jetzt auch schon eine Weile wieder raus, aber. Na, ich denke, das hat Matthias ja schon angesprochen, die Open Science Cloud ist ja mitunter so eine Initiative. Also so habe ich es zumindest verstanden. Von daher denke ich, da wird sich demnächst doch bald was bewegen. Wir sehen auch diese Föderation zum Beispiel bei OwnCloud oder diese OwnCloud-basierte Föderation. Von daher, es gibt Beispiele, da gibt es etwas. Aber ich hoffe, vielleicht habe ich das auch falsch im Gefühl, dass da gerade nur noch der letzte Tropfen fehlt bis zum Überschwappen und dann geht das richtig los, eben mit zum Beispiel European Open Science Cloud als ein Zugpferd für die ganze Sache. Ja. Aber wie das dann den einzelnen Wissenschaftlern nahe bringen? Also all diese Projekte, die ihr genannt habt, die habe ich während meiner Zeit der Doktorarbeit mal kennengelernt, habe ich davon gehört. Aber so eine Art strukturiertes Beibringen oder dass es über die Fachbereiche durchgegeben wurde, okay, bitte benutzt jetzt das, wir helfen euch auch dabei, das hat mir gefehlt. Und natürlich Leute, die sich dafür interessieren, die da auch gerne ein bisschen Freizeit investieren, um so neue Technologien sich anzueignen, sind dann natürlich dann im Vorteil. Aber es gibt halt eben sehr viele Leute, die das eben ja nicht können, vielleicht zeitlich oder vom technischen Vorwissen nicht die Möglichkeit haben. Und das meinte ich eben mit, das fehlt so ein bisschen an dieser Verknüpfung. Ja. Auch die Sachen so an der Uni, die passieren, sind auch oft ganz nett, aber man kriegt auch manchmal eben nur so, weil man die richtigen Leute kennt, davon mit. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in der Zeit, dass auch diese Infrastruktur an die Leute herangetragen wird. Sehr guter Punkt, ja. Ist vielleicht so ein Stückchen weit, was man oftmals sieht, erstmal muss die Infrastruktur da sein und dann gibt es tatsächlich auch Leute, die sich hinsetzen und genau sowas mal konzipieren. Wie bringt man das eigentlich den Wissenschaftlern nahe? Wo muss ich die einzelnen Wissenschaftler abholen? Mhm. Ich meine, wenn man sich heutzutage diejenigen, die sich so Forschungsmanager an den Einrichtungen benennen oder Forschungsdatenmanager, die machen ja genau das ihren Wissenschaftlern beizubringen oder zu versuchen, Wege aufzuzeigen, welche infrastrukturellen Werkzeuge sie nutzen können. Und das machen sie in der Regel auch ganz gut und haben da auch eine hohe Resonanz innerhalb ihrer eigenen Organisation. Sowas gibt es halt bloß nicht übergeordnet. Und ich meine, vor 20 Jahren hätte man gesagt, das wäre doch ein optimales Thema für das Deutsche Forschungsnetzwerk, ne? DFN. Und die DFN hat ja sogar eine Cloud. Also verweist halt auf einzelne Anbieter, wie die TU Berlin, die dann halt eine OwnCloud für die DFN hostet. Aber das war halt auch nur eine nationale Einrichtung und in nationalen Grenzen brauchen wir gar nicht mehr zu denken heutzutage. Und B, war sie damals weder mit den genügenden Mitteln als auch mit der entsprechenden Durchsetzungspower ausgestattet und eher so am Rande beachtet, glaube ich. Ja, aber es ist, denke ich, auch eine Generationssache. Also man sieht das ja, die Leute nutzen momentan Dropbox im privaten Bereich, also zumindest die Jüngeren, und bringen das dann auch mit in ihren Forschungsalltag mit ein. Und wenn ich dir dann sage, okay, jetzt nutzt du halt nicht Dropbox, sondern OwnCloud oder was auch immer, dann ist das ein relativ natürlicher Übergang. Aber den Leuten, die vor ihre 20 Megabyte Dateien durch E-Mail verschickt haben, ja, da muss man natürlich erstmal näher rangehen. Ist vielleicht auch eine Sache, ich weiß nicht, ob Foster oder sowas auch machen könnte, ist Foster Open Science so ein, als Funding für Open Science Teaching und solche Späße. Wäre sicher, es gibt da schon Initiativen in der Art, müsste man halt auf diese Sachen auch mit ansetzen, wenn die Infrastrukturen denn dann wirklich da sind. Mhm. Aber es ist auch so ein Henne-Ei-Problem, eine Infrastruktur, ja, die wenigen bekannt ist und nicht genutzt wird, entwickelt sich auch nicht weiter lokal an den Unis. Also die GitLab-Instanz zum Beispiel, die ich dann benutzen konnte, ist, glaube ich, seit einem Jahr immer noch in der Beta-Phase, wurde nicht so richtig geupdatet. Und unter den Bedingungen kann man natürlich dann auch keine neuen Benutzer gewinnen, auch wenn das Schulungskonzept vielleicht ganz toll sich anhört. So. Ja. Ja. Es gibt doch viel zu tun. Ja, aber wir wollen, glaube ich, nicht so pessimistisch enden, sondern ich hatte mir überlegt, vielleicht so ein paar Ratschläge oder ein paar Fragen, die wir so als Zusammenfassung nutzen können. Mhm. Und bei der ersten können wir auf jeden Fall gleich alle Ja rufen. Sollte man lieber bei Bekanntem bleiben oder auch mal was Neues ausprobieren? Bisschen klischee-mäßig, aber ich denke, da sind wir uns einig, dass man auf jeden Fall mal was Neues probieren sollte. Das können wir natürlich als toolverliebte Nerds, müssen wir das natürlich sagen. Ja, natürlich. Aber trotzdem wollen wir natürlich die Perspektive auch behalten von Leuten, die nicht ganz so verliebt in die Tools sind. Mhm. Vielleicht so strategisch, wann sollte man denn Zeit investieren, um sich sowas anzueignen? Ohne gleichzeitig ja viel Zeit darin zu versenken in ja so verkünstelte Rumspielereien, die bei den Hauptaufgaben nicht wirklich helfen. Also ihr habt ja, oder zumindest Konrad, du hast ja sicherlich auch schon eine ganze Menge Studenten betreut, so kannst du vielleicht sagen, wann so die Leute am offensten sind fürs Lernen oder auch am meisten Möglichkeiten dazu haben? Naja, ich denke schon, ich mache das auch gerade bei mir, ich baue so ein kleines Curriculum auf an Sachen, die Leute unbedingt lernen müssen. Landet auch mittlerweile schon langsam auf GitHub, also da kann man schon mal gucken, aber alles noch sehr, sehr rudimentär und da fehlt auch noch die Gesamtstruktur. Ich sehe das bei den Doktoranden hatte ich zu der Zeit noch nicht getestet, um ehrlich zu sein, aber ich habe es bei Leuten, die F1, nennt sich das bei uns hier in der Biologie, also so 5 Wochen Praktikum, als auch bei Leuten, die extern Praktikum machen, die saugen das auf wie ein Schwamm eigentlich. Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Und also meine Stichprobe ist jetzt auch nicht riesig, aber es sind jetzt schon ein paar. Ich sehe da überhaupt kein Problem, auch so Sachen wie Markdown und solche Sachen mal unterzubringen und das auch, also so ein Praktikumsprotokoll muss ja auch geschrieben werden. Ja, gut, das kann man dann gleich in Markdown machen, kann das auf GitHub schmeißen und los geht's. Also das heißt, man kann da auch Motivation extrinsisch schaffen. Natürlich hoffe ich immer, dass das auch intrinsisch ist und die Leute das auch wirklich mögen. Und das sehe ich eigentlich auch schon. Und von der Seite früh anfangen, eigentlich müsste das halt irgendwo im Studium fest verankert sein, da sehe ich noch nicht viel Luft zu, aber man kann halt wieder so Sachen anbieten, Part von Software Carpentry oder solche Sachen oder halt auch, ja, wir haben hier so einen EDV-Kurs für Biologen, da müsste man eigentlich auch nochmal aufschlagen. Also möglichst früh, denn die Leute sind eigentlich auch bereit und viele kommen ja auch mit diesen Sachen, zum Beispiel, wie schon gesagt, bei Dropbox, ja, das nutzen die doch sowieso, dann kann man sagen, okay, und so könnt ihr das hier in der Wissenschaft ohne Probleme auch nutzen. Ja, das hatte ich für mich auch so aus der Erfahrung geschlossen. Eigentlich, ich habe zu spät angefangen, ich hätte auch in der Bachelorarbeit das schon durchziehen sollen mit LaTeX. Und da hat der EDV-Kurs leider etwas zu traditionell LaTeX unterrichtet, sodass man dann relativ schnell ins Verkünsteln gekommen ist. Aber ja, also so früh wie möglich würde ich auch sagen. Ich sehe es auch natürlich, bei Doktoranden kannst du das vielleicht am Anfang auch noch machen. Wenn es dann aufs Ende zugeht, wollen die auch nur fertig machen. Kennst du ja selber. Ne? Ja, also ich bin sehr froh, dass ich trotzdem gesagt habe, nee, ich möchte jetzt nicht einfach nur fertig machen, sondern ich möchte jetzt auch noch währenddessen was anderes lernen, nämlich LaTeX und eben Scientific Markdown und Git auch noch gleich dazu. Das kann ich rückblickend nur als großen Gewinn für mich verbuchen. Würde ich persönlich sagen, bist du aber eher die Ausnahme. Die Leute wollen doch sagen, okay, jetzt ist ja, ich halte es nicht mehr aus, ich will jetzt endlich meine Sachen zusammenschreiben und endlich diesen Titel haben. Also kann ich auch nachvollziehen. Von daher würde ich auch dann früh anfangen. Ja, aber ich hatte jetzt, also es stand dann Bei dir war es anders, ja. Schon relativ schnell fest, dass ich dann nicht einen Postdoc anzustreben versuche, sodass dann da sozusagen der Karrieredruck auf der Seite auch ein bisschen raus war. So muss man auch dazu sagen. Aber deswegen lieber früher, sodass man eben sich diese Entscheidung nicht so spät erst stellen muss. Auf jeden Fall. Das gilt aber tatsächlich für alles. Also ich würde es tatsächlich so früh wie möglich machen. Also im Prinzip in der Einführungsvorlesung schon auch so mal ein paar Worte darauf verwenden. Und vor allen Dingen auch als, wie nennt sich das eigentlich auf Deutsch, Undergraduate, also sozusagen Bachelor bis zum Master, auch schon den Publikationsprozess in den Fokus zu stellen. Also ich meine, das ist nun mal essentieller Teil des wissenschaftlichen Alltags. Warum müssen eigentlich die ganzen Leute warten, bis sie irgendwie in ihrem PhD-Verfahren sind, oder der Großteil der Leute warten, bis sie in ihrem PhD-Verfahren sind, damit sie wirklich an diesen Publikationsprozess rangeführt werden oder ihn selber durchlaufen müssen? Warum nicht wirklich von ganz Anfang an? Auf jeden Fall. Also selbst manche PhDs lernen das ja auch mehr so Learning by Doing und dabei, und das ist eigentlich zu spät. Man muss das, also ich mache es mit meinen Praktikanten halt auch so, einfach nur hinsetzen und sagen, okay, wie läuft denn so eine Publikation ab, und woher sollten die das auch sonst wissen? Und das ist wirklich eine Riesenlücke. Ich weiß nicht, natürlich so ein Curriculum umzuschreiben oder irgendwie das in sowas, in ein Studium einzubringen, ist schwierig, aber jeder, der irgendwie da Einfluss hat, bitte mal doch hinsetzen und versuchen, sowas einzubringen. Einfach es ist fundamental. Also oftmals wird es wahrscheinlich wirklich an dem Enthusiasmus von einigen wenigen liegen, die das dann halt außerhalb des Curriculums, aber mit ihren Studenten machen. Und es gibt ja Beispiele, die das ganz hervorragend machen, ne? Also irgendwie sich hinsetzen und so ein eigenes kleines Journal für ihre Studenten aufsetzen. Gibt es ja mittlerweile Open Source Journal Systems, die man dazu benutzen kann. Und dann tatsächlich das innerhalb ihrer Studentenschaft auch leben. Und das ist einfach extrem wertvoll, weil du vermittelst den Studenten von Anfang an nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch soziale Kompetenzen. Sie müssen diskutieren, sie müssen reviewen. Das ist alles etwas, was nur nützen kann und wenig schadet. Außer vielleicht, dass es tatsächlich einfach vom Zeitkontingent nochmal was obendrauf bedeutet. Kündigt eure Netflix-Abos, würde ich Studenten sagen. Unterrichten. Oder Netflix muss Git-Tutorials senden. Oh, sehr gut. Das geht natürlich auch. Ja. Oh Mann. Gut. Um auch mal ein bisschen populistisch zu werden. Da gibt es sehr, sehr, sehr viele Videos im Netz. Also da könnt ihr sogar kostenlos alle diese netten Sachen konsumieren. Also gar kein Problem. Ja. Der Abend ist gerettet. Was kann man sonst noch lernen? Ich möchte nicht mal ein ganz neues Thema aufmachen, aber ihr hattet eben schon gesagt, so die allgemeinen Publikationsprozesse, Diskussionsfähigkeit und so. Ich würde für mich zum Beispiel sagen, so Kommandozeile und Automatisierung ist super nützlich. Ja. IT-Wissen wird wahrscheinlich nicht weniger wichtig werden in Zukunft. Und auch ein wichtiger Punkt, finde ich, das sollte man vielleicht auch schon früher im Studium gerafft haben, aber was sind so die eigenen Lern- und Arbeitsstrategien? Was funktioniert gut für mich? Und da ist natürlich gerade so ein Arbeitsablauf-Management-Tool wie Git auch ein super Sandstrahler, den man da auf sich selber mal loslassen kann, um zu gucken, wie arbeite ich tatsächlich? Welche Strukturen helfen mir? Welche nerven mich? Und das fand ich noch als ganz bemerkenswerte Erkenntnis so aus den letzten Jahren für mich erwähnenswert. Ja, natürlich ist man da immer ein bisschen beeinflusst, denn ich sozusagen, ich lebe in der Shell. Natürlich muss man da immer ein bisschen gucken, ist man da nicht zu voreingenommen. Aber ich sage den Studenten, ich habe jetzt ab und zu so Vorlesungen für zweites Semester mathematische Biologie, da sage ich denen auch teilweise schon, dass sie sich da umgucken müssen, dass diese Statistik sehr wichtig ist und auch das Datenhandling halt sehr wichtig ist. Irgendwann kann man halt nicht mehr Sachen in Excel schmeißen, sondern da muss man relativ früh rangeführt werden. Und es gibt ja auch Kurse dazu an der Uni, aber ich denke, den Leuten ist das noch nicht immer so gewahr. Dennoch hofft man schon, dass sie das doch mehr aufsaugen und auch, es gibt ja auch mehr Online-Material mittlerweile dazu. Das ist der Vorteil. Unglaublich viel. Und es ist schon so ein bisschen so ein Dilemma, so in dem Stadium, wo man es eben gerade ein bisschen lernen könnte, sind die Anwendungsfälle noch so, dass man sich denkt, warum muss ich jetzt was Neues machen? Total. Aber in dem Stadium, wo dann die Anwendungsfälle eben nicht mehr so sind, ist auch dann doppelt so schwierig wahrscheinlich, es noch zu lernen. Also, und man hat keine Zeit mehr oder nicht mehr so viel. Das ist halt echt ein Unterschied. Das ist leider das Ding. Deshalb, eigentlich müssten Studenten sehr viel früher in die Forschung eingebunden werden, damit sie auch sozusagen auch intrinsische Motivation entwickeln, um zu sehen, hey, okay, die Statistik ist super wichtig, denn P-Value muss ich überall irgendwann mal ausrechnen, mit welchem Test auch immer. Wirklich, muss man das noch? Ja, das gleiche auch für die Tools. Natürlich, ich kann mir schon mit ein paar Unix-Tools kann ich eine schöne Analyse machen. Einfach mal gucken, okay, wie viele Sachen sind jetzt drin, einfach mal rausgrabben. Also man kann da mit ein paar Sachen schon Sachen machen. Ich habe, kann ich gleich nochmal reinschmeißen, wer da was haben möchte, Unix Shell für Biologen habe ich mal was gemacht und das ist auch relativ gut angekommen bei den Leuten. Und man kann nur sagen, die Biologie, also ich bin ja in den Lebenswissenschaften tätig, wird immer datengetriebener und man kann irgendwann Sachen nicht mehr in Excel reinschmeißen. Und da muss man halt solche Tools machen. Und sie haben auch den Vorteil, man kann Sachen reproduzierbar gestalten. Das ist halt deshalb, Leute, macht es, schaut euch das an. Ja. Und lasst euch darauf ein, auch wenn es am Anfang als Übungsaufgabe noch nicht ganz so spannend aussieht. Ja. Und ich glaube, je niedriger du auf die Basis des Ganzen heruntersteigst, desto eher bist du in der Lage, davon wieder zu abstrahieren und komplexere Verfahren zu verstehen oder die Tools, die du später anwendest, zu verstehen, die nämlich in irgendeinem grafischen User Interface irgendwelche Magic machen, die mit deinen Daten, die du nicht mehr siehst. Wenn du dann sozusagen die Verbindung dazu verlierst, was da eigentlich im Hintergrund passiert, was du normalerweise händisch machen müsstest, dann ist das einfach gefährlich, weil du sozusagen von der Verarbeitung, den Schritt zurück von der Verarbeitung machst und die Daten für dich nur noch prozessiert oder prozessieren lässt. Das heißt also, das Verständnis, das aus dem selber Handanlegen für dich sich normalerweise einstellt, geht dir verloren. Und das kann eigentlich irgendwann nicht mehr der wissenschaftlichen Qualität zuträglich sein. Also je mehr man macht, desto mehr hat man auch die Chance, was zu lernen. Ja. Ja. Gut. Dann haben wir dann doch heute, glaube ich, alle viel gelernt. Katrin, dir auf jeden Fall einen Riesendank, dass du dabei warst und dass du hier deine Expertise einfließen lassen hast. Das war sehr schön. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wir haben jetzt auch einiges an Sachen hier runtergerattert. Natürlich konnten wir nicht alles erschlagen und wir sind natürlich wieder einmal froh, wenn ihr euch dann beteiligt, indem ihr in den Shownotes, in den Kommentaren entsprechend noch Links zum Besten gebt, die Sachen ergänzen und das noch aufbereiten. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und nochmal danke, Katrin. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Genau. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.